nicht so, hat was mit Materialismus und Idealismus und so zu tun. Ich werde eine Lesart vorstellen, die dann auch diskutiert werden kann und begründet werden muss und müsste, wo wir heute bei der Vorstellung Gründungsmuster nicht ganz in aller Ausführlichkeit möglichst klar zu machen. Wenn wir dann aber fragen, wie ist es in der kritischen Psychologie, müssen wir noch einen Umweg nehmen. Weil die kritische Psychologie verankert sich im Marxismus einer gewissen Zeit. Und in diesem Marxismus gibt es eine ganz interessante Debatte über das Verständnis von Dialektik anhand der Debatte der Interpretation des Marx und Kapitals. Und ich kann ja hier überhaupt nicht voraussetzen, dass überhaupt jemand das Kapital kennt, geschweige denn die Debatte. Für die Frage der kritischen Psychologie, der Dialektik in der kritischen Psychologie, ist es aber eminent wichtig. Also werde ich es auf jeden Fall auch vorstellen und streifen. Am Schluss komme ich dann zu meinen Schlussfolgerungen, was das bedeutet für die Dialektik als Grundlage der kritischen Psychologie. Das sind also mehrere Ebenen, die miteinander verwoben sind. Ich hoffe, ich schaffe das zeitlich einigermaßen. Und um jetzt mir selber, aber auch beim Sprechen, gewisse Schwerpunkte geben zu können, möchte ich doch eine kleine Runde machen, obwohl es jetzt mehr sind als ich erst dachte, dass ich mal mir nochmal überlegt habe, welche Bezüge der Dialektik auf kritische Psychologie sehe ich so. Und dann mal abfragen, rumfragen möchte, dass ihr mir auf Zuruf sagt, dass ihr, was ihr denkt, also nicht auf Zuruf, sondern entweder als Runde oder wer sich melden möchte und irgendwas sagen möchte, zu welcher dieser Fragestellungen euch etwas interessiert. Und ich kann dann gucken, was ich eventuell dazu vorbereitet habe und was ich vielleicht weglasse, wo ich mehr dazu sage. Diese Bezüge sind folgende. Das erste ist die für mich offensichtlichste, die Rolle der Dialektik bei der Begründung in dem Inhalt der funktionalhistorischen Methode, der Begründung der Kategorien der kritischen Psychologie. Ist jetzt wahrscheinlich für diejenigen problematisch, die das nicht kennen. Wie viele sind denn das? Okay, da müssen wir dann mal gucken, inwieweit ich es inhaltlich nochmal erläutere. Das zweite ist, die kritische Psychologie ist hier in ein Gesellschaftskonzept eingebettet, mit, wo angenommen wird, dass es im Kapitalismus widersprüchliche Lebensanforderungen gibt und wir verschiedene Handlungsmöglichkeiten haben, die speziell die Möglichkeiten in zwei auch entgegengesetzte, zum Teil entgegengesetzte Handlungsdimensionen ermöglichen. Also empirisch mal betrachtet, ich kann mich anpassen an die Verhältnisse, das mache ich auch ständig, indem ich lohnarbeite zum Beispiel. Ich kann aber auch ständig versuchen, darüber hinaus zu gucken, wie wir alle gemeinsam mehr über Lebensbedingungen verfügen können, um uns von gewissen Behinderungen unserer Entwicklungsmöglichkeiten zu beschränken. Das ist, und da ist jetzt zum Beispiel die Frage, die wahrscheinlich noch nicht bearbeitet wurde, inwieweit kann man das, ja jetzt schon mal, um das vorwegzunehmen, weiß, dass das Widerspruch ein Grundbegriff der Dialektik ist. Dass man da eigentlich mal gucken müsste, wie könnte man vielleicht die Debatte um diese zwei Handlungsrichtungen oder Dimensionen oder wie wird es immer genannt, diese analytischen Begriffspaare, wie weit könnte man die vielleicht auch bereichern, wenn man wirklich dialektisch herangeht, mit dem, was ich dann von Hegel erklären möchte. Das ist der zweite Bezug, den ich sehe. Und der dritte ist die Einbettung der kritischen Psychologie in ein Gesellschaftskonzept mit Transformationsperspektive. Das ist das, wo es wahrscheinlich auch ein bisschen drum ging bei dem Plenum mit Marxismus, wo Stefan Mehretz wahrscheinlich etwas geäußerte Position formuliert hat, wo ich jetzt unmittelbar nicht dabei war, aber wo ich weiß, dass es einen Debattenzusammenhang gibt, zu dem ich auch gehöre, die zum Beispiel diese Fünf-Schritt-Methode jetzt versuchen, als geschichtsphilosophischen Hintergrund zu nehmen, um sich die geschichtliche Transformation zu einem hoffentlich möglichen neuen Gesellschaftsordnung zu verwenden. Das ist der dritte Bezug, der im Prinzip auch in der kritischen Psychologie drinsteckt, weil diese Fünf-Schritt-Methode in der funktionalhistorischen Methode in dieser Hinsicht verallgemeinert wird, was Klaus Holzkamp nicht gemacht hat, was aber inzwischen bei einer großen Menge Leute, die sich auf die kritische Psychologie beziehen, gemacht wird, also kulturell als Praxis im Diskurs vorhanden ist und was auch Thema sein könnte. Und D wäre jetzt die Frage, wem fällt noch was ein, an was ich jetzt nicht gedacht habe, Bezug Dialektik, kritische Psychologie. Und da würde ich einfach gerne nur Positionen hören wollen und mal ein bisschen wissen, in welche Richtung geht das Interesse. Ohne lange Referate zu führen, aber so ungefähr, mich interessiert das, mich interessiert das, mich interessiert das. Ja, ich meine, die Dialektik ist überhaupt mal zugangsweise wissenschaftlich, ne, wenn man so will. Nicht? Es ist eine Erschließungsmethode. Bei Was Hegel, eine Erschließungsmethode bei Hegel aus den inneren Widersprüchlichkeiten des Dinges sozusagen etwas herauszuziehen, was das Ding über sich wegtreibt und wieder zu einer neuen Position gelangt. Das wirst du ja alles noch erklären. Insofern kann man es wirklich auch als wissenschaftstheoretisch, als methodisch behandeln. Also ich schreibe es als die, als zusätzlich, weil ich es in der Allgemeinheit nicht genannt habe. Also mich Bestrebung der Formalisierung der Dialektik interessieren, also die Arbeiten von Kehr und Günther. Was war der erste Name? Gotthard Günther, Kehr, ja. Aber das ist ganz schwierig. Den ersten kenne ich nicht, aber. Okay, danke. Ich schreibe nur Günther auf. Kehr ist der Schüler von Günther. Das war ein Schweizer, der war Schüler von Gotthard Günther, ja. Wenn man kurz fragen, kannst du noch kurz sagen, den Bezug zur kritischen Psychologie, was da das Interessante für dich wäre? Also ich war hier in verschiedenen Veranstaltungen, ich bin selbst kein Psychologe, sondern Informatiker und mehr an der Erkenntnistheorie interessiert und nach meiner Rezeption ist es so, dass so wie in Gesellschaftswissenschaften grundsätzlich auch in der Psychologie grundlegende Kategorien unverstanden sind, und all den Wissenschaftlern auch nicht klar ist, was sie eigentlich nicht verstehen. Und im Zusammenhang mit der Dialektik ergibt sich halt auch in den Arbeiten Kehrung. Gut, halt doch mal. Ich muss sagen, dass ich, so wie du das am Anfang so umrissen hast, was du vorhast, da habe ich mich sehr gut wiedergefunden. Also auch diese Anreißen, dass die Kapitallesarten vielleicht mit Dialektik und dann wieder mit Wolfkampf zu tun haben. Kannst du mich ja vielleicht unterstützen, wenn du dazu gerade was liest. Ich dachte, ich kann jetzt hier Strichliste führen. Ja, ja, Strich für B, bitte. Gut. Bitte. Ich hätte auch gerne Strich für B und ich wollte sagen, wenn ich kritisch-psychologische Konzepte vorstelle, ich persönlich werde immer darum zu gebeten, zu rechtfertigen, warum gibt es zwei Richtungen, warum gibt es nicht fünf, warum nicht sieben. Also ein bisschen plakativ, fände ich schön, wenn du da ein bisschen drauf eingehst, wie man das rechtfertigen kann und vielleicht auch für Leute, denen Hegel und Dialektik und viele verschiedene philosophische Richtungen nicht vertraut sind. Eine 2-Minuten-Antwort. Die suche ich noch für mich. Ich will mich immer abholen. Das soll ja jetzt keine Abstimmung sein, wenn ich mich so verwerte und scheiße. Nein, gar nicht, geht ja auch gar nicht. Ich kann auch von A nach B. Okay, wir müssen es nicht ausdehnen. Ich wollte es mal wissen, weil. Ich habe das Problem B, habe ich noch nichts gemacht dazu. Aber ich habe immer so ein Bohren in mir drin gehabt, scheiße nochmal, irgendwie, was ist es doch? Eine Frage, als Frage. Ich kann also jetzt eigentlich dazu wahrscheinlich wenig machen, spontan. Ich kann es auch schwer einbauen, müssen wir dann mal gucken. Allerdings, um es zu diskutieren, würde man das, was ich erzähle, mit Sicherheit auf jeden Fall brauchen. Und deshalb würde ich an der Stelle vorschlagen, ich bin im Internet ständig zu finden unter meinem Namen, ich habe einen Blog, ich habe Wiki, ich habe bla bla bla. Wenn wir es hier nicht schaffen, später mal E-Mail-Adressen auszutauschen oder uns heute Abend im Open Space zu treffen, also könnten wir ausgehend von hier eine kleine Arbeitsgruppe bilden, die das erarbeitet und dazu diskutiert und bei der nächsten Ferien irgendwie was vorstellt. Das wäre so der Ausklang und was ich jetzt machen würde, wäre meine Art, die Einführung so zu machen, dass ich dafür Denkmöglichkeiten erschließe. Und ich würde mich gerade freuen, wenn da was passiert. Heute ist mein Schwerpunkt, was ich vorbereitet habe, ist der Schwerpunkt A und C hat überhaupt gar keiner genannt, dann kann ich das weglassen. Das ist okay. Weil ich habe in meiner Langform des Vortrages hatte ich den Punkt C drin. Dann habe ich vorige Woche genialerweise die Idee gehabt, dass das viel zu lang ist und da habe ich das alles schon rausgelöscht und sonst hätte ich das jetzt wieder vorgeholt. Aber da weiß ich, dass ich mir für die anderen Sachen mehr Zeit nehmen kann und das ist auch Also wenn man das jetzt bei einer Stimme für A, ob man das daraus ableiten kann? Gut, okay, also dann sage ich jetzt auch nochmal, ich mache vorwiegend das Thema A mit Richtung Dialektikvorstellung von Hegel, was ich zusätzlich dazu gelernt habe und auch, wo ich gelernt habe, die traditionsmarxistische, die wir gelehrt bekommen haben, zu kritisieren, als ersten Schritt. Als zweiten Schritt, was ist das bei Hegel, was mir daran gefällt hat, wie interpretiere ich das? Als dritter Schritt, es kommt eigentlich gleich der Plan, kurz eingehen auf die Debatte Kapitallesung, weil, ich werde es da nochmal erzählen, Klaus Holzkamp hat 1973 sich nicht nur über Psychologie geäußert, sondern hat einen grundlegenden Text über die Kapitalinterpretation geschrieben, gegen einen anderen Menschen, der das Kapital interpretiert. Und da werden die Grundlinien deutlich. Und das hat Konsequenzen für die Methode der Begründung seiner Methode in der kritischen Psychologie. Dazu werde ich dann kommen. Die Schlussfolgerung wird sein, das verrate ich jetzt schon mal, Hegel hatte Unrecht in der Kapitaldebatte, aber die Methode in der kritischen Psychologie führt er mit anderen Gründen und die sind meiner Meinung nach in Ordnung. Holzkamp hatte Unrecht. Er hatte Unrecht, aber seine Methode ist nicht falsch. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt verwirrt oder neugierig macht oder nicht. Das sollte aber jetzt nochmal gesagt sein. Und ich würde sagen, es ist auch völlig okay, wenn jetzt Leute sagen, nee, das will ich jetzt gar nicht, ich gehe lieber woanders hin. Also ich kenne die Methode, auch solche Debatten wirklich normal im Open Space zu machen, wo es völlig normal ist, dass gekommen und gegangen wird. Ich würde das jetzt nicht als Affront oder irgendwas empfinden, wenn jemand sagt, ich warte einfach ab und will dann später das wissen oder das ist es jetzt gar nicht. Also, ne? Ansonsten ist es jederzeit möglich, ich sage mal so, Verständnisfragen zu stellen. Es ist auch jederzeit möglich, mal schnell was loszuwerden, wo man sagt, das will ich aber unbedingt irgendwie noch wissen. Dann würde ich das aber eventuell, wenn es nicht gerade passt, nicht sofort einbauen wollen, sondern hier einen Parkplatz machen, wo ich das mal kurz notiere, wo wir gucken, ob wir noch Zeit haben, das zu machen. Also damit es loswerden kann, aber vielleicht mein Argumentationsfluss nicht stört. Das wäre so das. Ansonsten habe ich tatsächlich mit Absicht einen Vortrag angemeldet und keinen Workshop. Weil ich muss das einfach auch mal stringent ein bisschen loswerden können innerhalb dieser komplexen Thematik. Ich mache es eigentlich nicht gerne, aber doch, ich mache es gerne. Ist eigentlich nicht der kritischen Psychologie angemessen. So, damit kommen wir jetzt in den Inhalt. Welchen Rahmen kann das überhaupt haben, wenn wir über die dialektischen Grundlagen der kritischen Psychologie sprechen? Jetzt setze ich mich doch nicht hin, ich hoffe, ist zu hören. Wir haben natürlich als Gegenstand sowieso nicht irgendwelche psychologischen Einzeltheorien und vielleicht, wie man da die Dialektik darauf anwenden könnte oder wie sie angewendet werden, sondern Klaus Holzkamp hat seine eigene Ebene der Grundlegung der Psychologie mal so verordnet, dass er gesagt hat, er behandelt auf der kategorialen Ebene bestimmte Fragestellungen, wie eben der Gegenstand Psyche als Kategorie zu entwickeln sei, damit ein vernünftiger Umgang damit möglich ist. Und die aktuell empirischen Sachverhalte spielen da zwar eine Rolle, aber sie sind dort nicht direkt der Gegenstand. Aber wenn man zum Beispiel in der kategorialen Ebene typische Debatten hat, wo sich Leute dann anfangen zu streiten, dann macht es ganz oft Sinn, mal ein bisschen zu gucken, welchen Hintergrund haben die Leute jeweils. Und oft ist der Streitpunkt, die Streitbegründung gar nicht dahin, dass dann wirklich hier die Leute sich uneinig sind, sondern oft ist die Uneinigkeit schon auf der anderen Ebene, wo es dann darum geht, Auffassungen zum Beispiel über das Wesen der Erkenntnis, grundlegende, eben gerade Dialektik, wie kann ich eine Methode überhaupt begründen? Was ist Erkenntnis? Was ist Wissenschaft? Und darüber stehen dann natürlich noch gewisse, unsere jeweilige Verortung in den Handlungszusammenhängen, die was mit den allgemeinen gesellschaftlichen Bezügen zu tun haben. Und dieses, was ich jetzt, diese Einführung Dialektik ist dann also eher hier oben zu verorten. Haben wir auch einige schon gesagt, als Erschließungsmethode. Und wenn man über Formalisierung spricht und dann gefragt wird, was hat das für einen Bezug zur kritischen Psychologie, dann hat es diese Bezüge, dass man sagt, wenn wir hier irgendwas voranbewegen, dann wird sich das auswirken auf die kategoriale Ebene. Und wenn wir in der kategorialen Ebene wichtige Diskussionserfahrungen gemacht haben, dann wird es auch einfließen in die Ebene der rein wissenschaftsmethodischen Erschließung. Und das zur Verortung dieses Seminars, also dieses Themas. Den Plan hatte ich schon angedeutet. Zuerst nochmal klar ein bisschen einführen, was ist eigentlich Dialektik, was wird darunter verstanden. Das geht nicht, weil Dialektik immer ein Streitfall war. Und da werde ich mich dann kurz auf die Streite und Debatten zu einer logisch-historischen versus einer logisch-systematischen Interpretation der Dialektik ziehen. Nur um, also nicht das Nachvollziehen der Debatten und auch nicht einzelne Leute erklären, sondern nur damit auch gerade Leute, die noch nicht damit verankert sind, es mal gehört haben und vielleicht von mir auch eine Position dazu, was ich denke dazu. Dann ist das für mich das Einfallstor, um zu sagen, hoppla, jetzt müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen und gucken uns doch mal den Original Hegel an. Das war also für mich absolut bereichernd, dass ich mich in den 90er Jahren aus diesen linken Theoriestreiten, die sowieso laufen, einfach auch zurückgenommen habe und gesagt habe, nee, ich mache jetzt mal 5 Jahre Schelling und Hegel und so weiter. Das ist nicht, um das nicht zu kompliziert zu machen, habe ich ein bisschen versucht, ein paar Metaphern zu finden. Man kann also Hegels Dialektik auch als mit Eulen, Ameisen und Elefanten erklären, ohne dass ich es zu primitiv mache. Dann geht es um das Thema dialektisch und in der kritischen Psychologie. Und jetzt müssen wir dann mal auf die Uhr gucken. Müssen wir dann Schluss machen? Wahrscheinlich. Ich habe dann noch in petto so eine Geschichte, die ich eigentlich immer gerne mache, Dialektik. Was bedeutet das eigentlich für uns? Da würde ich eine Geschichte aufgreifen, die ich vorher schon mal eingeführt habe. Ist jetzt nicht methodisch unbedingt notwendig, aber manchmal ergibt es sich, manchmal dann auch nicht. Okay? So, worum geht's? Wenn man sich für Dialektik interessiert, wird im Wesentlichen angenommen, dass es in der Erkenntnis, bei Erkenntnisvorgängen, wie erschließe ich mir die Welt oder wie spreche ich und was passiert, wenn ich spreche, wenn ich zum Beispiel einen Satz sage, dieser Satz ist eine Lüge, wenn das schon mal durchexerziert hat, da begibt man sich in Widersprüche, wo ich nicht einfach eine Seite negieren kann. Und, ich habe es jetzt mal eingeklammert, wahrscheinlich gibt es auch in der Welt, da geht es dialektisch zu. Wenigstens an einigen Stellen, habe ich auch schon wieder eingegrenzt. Ich vertrete jetzt also absolut nicht die Meinung, alles ist immer und überall dialektisch zu betrachten. Sondern da muss man dann schon mal gucken, welcher Gegenstand ist dem eigentlich angemessen. Es gibt also viele, was heute in Universitäten gelehrt wird, würde schon diesen Satz völlig ablehnen. Also als ich meine Promotion verteidigt habe, waren in Kassel dann schon die analytischen Philosophen sehr oben auf. Wir mussten dann schon sehr gut begründen, warum wir uns überhaupt noch mit so solchem alten Kram beschäftigen. Das bedeutet also, man muss sich dann fragen, was ist Dialektik? Das Einfachste ist dazu zu sagen, ist Dialektik sieht alles im Zusammenhang und in Bewegung. Dort, wo es Vorstellungen gibt, wo Dinge verdinglicht werden, fällt mir jetzt ein, wo es darum geht, das Geld ist es, was es uns beherrscht, das Ding. Da würden Dialektiker drüber nachdenken, ja, was macht denn Geld eigentlich, in welchen Handlungszusammenhängen ist es, inwieweit ist das eigentlich nur etwas, was Bewegung beschreibt. Und gegen Isolierung. Also wenn ich über Geld spreche, dann spreche ich über Geld. Die Dialektik würde immer sehen, was bewegt sich denn erstens in meinem Kopf, wenn ich über Geld nachdenke? Was ist denn da automatisch mit dabei? Dass ich einkaufen gehen muss, dass ich meinen Kindern erklären muss, dass es an der Kasse nur was gegen Geld gibt, dass es also was mit diesen Beziehungen zu tun hat. Und schon kommt mein Denken in Bewegung. Und die Leute, die eben davon ausgehen, ich auch, dass auch in der realen Welt etwas dialektisch ist, da ist das genauso. Es gibt keine isolierten Dinge. Es gäbe zum Beispiel, wenn es im Universum nur einen einzigen Planeten gäbe, hätte der keine Masse, dann würde es keine Schwerkraft geben. Es ist in der Physik üblich, so zu denken, die Masse steckt im Gegenstand drin, das ist eine Eigenschaft des Gegenstandes. In Wirklichkeit ist Masse eine Beziehung zwischen Körpern, die gegeneinander schwer sind. Das bedeutet also, das dialektische Herangehen an die Wissenschaftstheorie in der Physik würde darauf aufmerksam machen, wenn solche isolierten Sichtweisen sind, guckt mal, ob es da nicht doch noch, ob der Körper überhaupt isoliert sein kann. Die ganze Debatte über Quantentheorie könnte sich extrem profilieren, wenn da eben nicht die Quantenobjekte als isolierte Teilchen von vornherein betrachtet werden und man sich dann wundert, dass sie ja eigentlich verschränkt sind, solche Dinge. Also ein Dialektiker wundert sich darüber nicht mehr. Ich sage zu viel, merke ich schon. Das zweite ist, Dialektik geht von einer bestimmten Form von Widersprüchen aus. Es ist also nicht nur so, irgendwelche Zusammenhänge, irgendwelche Bewegungen, alles hängt mit allem zusammen und alles bewegt sich, alles fließt. Die Dialektik, die sich nach Heraklit und Co. entwickelt hat, hat da schon eine gewisse vertiefte Vorstellung bekommen und man sieht Widersprüche als das, wo etwas passiert, wo auch immer wieder mal Neues entsteht und nicht nur eine Wechselwirkung mal hierhin schwappt und mal dahin schwappt und sich Dinge komplementär sind, von zwei Seiten zu betrachten sind, wo aber nichts Neues und Besseres dabei entsteht. Jetzt komme ich zu dem, was ich in NL gelernt habe. Es war ganz einfach, man brauchte nur drei Grundgesetze auswendig lernen und dann waren wir im ersten Studienjahr das marxistisch-leninistische Grundlagenstudium gesetzt. Das erste war, oder die drei sind, dialektische Prinzipien oder auch Grundgesetze. Wenn sich etwas verändert in der Welt, dann entstehen neue Qualitäten, also auch sprunghaft. Aber diese sprunghaften neuen Qualitätsänderungen werden vorbereitet durch quantitative Veränderungen in der Zeit vorher. Also irgendwas wird immer mehr und irgendwann entsteht was qualitativ Neues. Das zweite Gesetz, das ist nicht nur einfach eine Ansammlung, sondern dabei spielen auch Widersprüche eine Rolle. Da gibt es so einen Begriff Einheit und Kampf der Widersprüche. Und das, was dann neu entstanden ist, hat auch irgendwas noch mit dem Alten zu tun. Es ist eine neue Version des Alten mit einer höheren Qualität, die irgendwelche Funktionen besser erfüllt oder nach irgendwelchen Maßstäben komplexer ist oder sowas. Die drei Gesetze haben gereicht, um auch in der DDR über Philosophie in Fachzeitschriften zu schreiben. Das ist auch immer an Beispielen vergegenständlicht worden. Es hat aber interessanterweise eigentlich niemand damals irgendein Beispiel gehabt, wo alle drei Gesetze auf einmal gegolten hätten. Das haben dann ein paar helle Philosophen auch in der deutschen Zeitschrift Philosophie Ende der 80er Jahre mal thematisiert. Das fand ich dann ganz spannend, dass ich da selber dachte, hoppla. Ein Beispiel dafür, man hat Eis, also gefrorenes Wasser, es wird Temperatur zugeführt, es entsteht Dampf. Das ist eine neue Qualität. Wenn ich noch mehr Temperatur zuführe, wird... Halt. Okay, alles klar. Das war ein Aufmerksamkeitstest. Seht doch, was passiert. Okay, vergessen wir ganz schnell. Aber man kann jetzt mal nachgucken. Ihr wisst, wie ich es meine. Ich will jetzt nicht darin rumschreiben und auch nicht an die Wand kritzeln. Qualität ist eindeutig gegeben. Ne? Je mehr Temperatur, desto qualitativ anders. Widerspruch? Könnte vielleicht einer, der die Molekularphysik und Chemie von Wasser versteht, was dazu sagen? Weiß ich nicht. Negation der Negation, da wird es schon wieder ein bisschen komisch. Ist jetzt wirklich das Wasser eine Negation der Negation vom Eis? Ne? Bisschen komisch. Was entwickelt sich denn hierbei, müsste man da fragen. Und das Beispiel hinkt natürlich, ich hatte es nicht ganz deutlich gesagt, aber es wird dann, wenn ihr dann den Rest gehört habt, werdet ihr wissen, dass Dialektik was damit zu tun hat, dass der Gegenstand selbst sich verändert und die Veränderungsimpulse aus sich selbst herausholt. Und wenn jetzt die veränderte Quantität nur von außen zugeführt wird als Temperatur, ist das wirklich kein Beispiel für die Dialektik. Beispiel 2, die hat Hegel auch mal selber zur Illustration gebracht, verwendet. Wir haben eine Knospe irgendwo an einem Rosenstrauch, die entwickelt eine ganze Pflanze und aus der Pflanze heraus entsteht dann eine Frucht und wieder eine neue Knospe. Da haben wir das schon eher erfüllt. Warum das Beispiel, kann man erst nach meinem Vortrag beantworten. Das Wichtige ist, diese neue Knospe ist wirklich gegenständlich ein anderes Ding, auch wieder. Was entwickelt sich dabei eigentlich? Bei Hegel ist tatsächlich gemeint, dasselbe hebt sich auf höhere Zustände. Man kann dann wieder auch diskutieren, gilt das da eigentlich? Und es ist fragwürdig, ob es so gilt. Das sind so die kleinen Diskussionen, die wir dann im Studium hatten, wo Leute eben die ML-Seminarleiter ein bisschen kritisch hinterfragt hatten, aber... Damals hat man wenig dazu gehört. Beispiel 3, da kommen wir dem Kapital näher. Es gibt materielle Produktivkräfte einer Gesellschaft. Es gibt jeweils vorhandene Produktionsverhältnisse, in denen Menschen stehen, wenn sie produzieren. Und die können im Gegensatz zueinander geraten, wenn Verhältnisse so sind, dass Produkte nicht frei ausgetauscht werden, das Wissen nicht frei ausgetauscht werden kann, aber die Produktivkräfte auf Wissen beruhen, dann geraten die Produktivkräfte in Fesseln und können sich eigentlich nicht entwickeln. Also ich bin selber als Physikerin jetzt in der Industrie tätig, wir forschen, aber weil das Wissen mit Patenten zugekästet ist, können wir eigentlich als Menschheit dieses Wissen, was wir entwickeln könnten, gar nicht entwickeln. Also jeder Ingenieur könnte da bestimmt Beispiele nennen, wo eigentlich einiges möglich wäre, wo aber durch Patente Weiterentwicklung verhindert wird. Lösung in marxistischer Sicht, die geraten in Widersprüche, es entstehen Krisen und es kann dann, bisher in der Geschichte war es so, dass da neue Produktionsweisen entstehen konnten und diese Situation werde ich jetzt kurz vorlesen. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den materiellen vorhandenen Produktionsverhältnissen, innerhalb derer sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolutionen ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. Das ist traditionell und wahrscheinlich auch nicht ganz falsch tatsächlich ein gutes Beispiel für Dialektik, weil es ist die gesellschaftliche Produktionsweise, also die Art und Weise, wie Menschen historisch immer ihr Leben reproduzieren, und die verändert sich auf eine gewisse Weise, aber so, dass bestimmte strukturelle und prozedurale Handlungspraktiken sich qualitativ ganz grundlegend ändern und damit dann auch zum Beispiel Subjektivitäts-, Individualitätsformen, Kulturen, alles was so damit zusammenhängt. Und die Momente, die innerhalb der Alten das sind, die dazu führen, dass nichts bleibt, wie es ist, könnte durchaus genau kategorial unter diesem Feld Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse thematisiert werden. Da scheint wirklich alles dran zu sein. Um eine gewisse Darstellungsweise einzuführen, zeige ich euch mal, wie man das aufzeichnen könnte. Es gibt also eine gewisse Produktionsweise, deren Momente sind einerseits die materiellen Produktivkräfte. Dazu gehört auch... Ich bin immer eine, die hell auf dunklem Untergrund schreibt, weil das angeblich besser ist, aber an der Stelle ist es nicht so optimal. Danke. Die sind innerhalb der Alten und es kommt zu Widersprüchen, die ich jetzt eingezeichnet habe. Und daraus entwickelt sich insgesamt eine neue Produktionsweise, bei der es auch wieder zwei widersprüchliche Pole geben wird. Man kann das jetzt auch andersrum aufschreiben, weil ich nämlich danach bei der Dialektik diese formalisierten Schema da auch so schreibe, dass man eben dann schreibt, man betrachtet als erstes die materiellen Produktivkräfte, die sind das, was uns tragen. Also Produktivkräfte sind sowas wie die Ressourcen, die es uns ermöglichen, als Menschen aktiv unsere Umwelt zu verändern. Dazu gehört unsere eigenen menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten und die von uns dazu geschaffene auch technische und kulturelle Infrastruktur. Ich habe eine Nachfrage, wie viel von dem Alten ist denn in den neuen Produktionsweisen drin? Ist historisch sehr unterschiedlich. Ganz neu ist? Also, also es sind ja weiterhin Menschen. Sie werden sich weiterhin reproduzieren. Und was jeweils sich geändert hat, würde ich jetzt keine schematische Antwort geben wollen, sondern auch Hegel hat in seinem Buch Die Weltgeschichte jede historische Veränderung im Einzelfall diskutiert. Also da müsste man jetzt fragen, an welcher Stelle wollen wir es jetzt besprechen? Und aus den Inhalten können wir dann sagen, okay, jetzt haben wir den Vergleich, also kann man Feudalismus und Kapitalismus nennen. Oder eben, wir machen das ja oft beim Thema C, Kapitalismus und diese neue Gesellschaft. Was bleibt da erhalten? Und jetzt kommen wir zu der Frage Formalisierung genau. Das Problem bei Hegel ist, ich kann es nicht allgemein schematisch angeben. Ich muss den konkreten Inhalt betrachten. Man kann das also jetzt in so einer Dreiecksform darstellen, das nennt sich auch Triade, 1, 2, 3. Hegel, wenn man Hegel lesen will, gibt es einen interessanten Trick, wer so ein Buch nimmt, bei anderen Vorträgen habe ich das dann dabei, hat man immer ein Großkapitel, das zweite Großkapitel, das dritte Großkapitel oder die Logik teilt sich in drei Bücher Logik des Seins, Logik des Wesens, Logik des Begriffs. Die Logik des Seins untergliedert sich in, nenne ich jetzt nicht, wieder drei. Jeder Unterpunkt unterteilt sich meistens wieder in drei Punkte. Und man kann sich ganz gut auch von ihrer inhaltlichen Bedeutung Dinge erschließen, wenn man sich vergegenwärtigt, an welcher Stelle steht was. Von wegen am Ende des ersten Bandes der Logik. Seit ich das Gesamtsystem kenne, sagt mir das sofort was, welche Bedeutungen werden dort eigentlich abgehandelt. Es gibt ein Plakat im Internet zu bestellen, da kann man die Begriffe, zum Beispiel die Logik, in so einem fraktalen Gebilde dargestellt sehen, Logik des Seins, des Wesens, des Begriffs. Ich selber habe nicht auswendig parat, wie innerhalb der Schlusslogik zwei von den Logiken, die auch bei Aristoteles vorkommen, wo die da irgendwo stecken. Ich habe zu Hause so ein Plakat hängen und gucke dann mal nach und das sagt mir etwas über die Bedeutung dieser beiden Logik. Themen bei Hegel. Ein Problem dabei ist, dass es zu schematisch ist. Und zweitens, in der englischen Fassung steht System der Welt, das System des Universums. In der deutschen Fassung und bei Hegel steht immer da System der Wissenschaften. Und das ist ganz, ganz wichtig. Erstmal muss man noch dazu sagen, strukturell habe ich gerade vergessen. Wir haben also hier zum Beispiel nochmal nur herausgezogen die Logik. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls jede von den Themen untergliedert sich wieder so. Das hatte ich jetzt noch und jetzt kommt nochmal dieses Durchgestrichene. Das als Merkpunkt. Hegel spricht nicht über die empirische Welt. Er spricht also, wenn er in seiner Rechtsphilosophie etwas über Staaten schreibt, sagt er überhaupt nichts über irgendeinen real existierenden oder existiert habenden Staat aus. Überhaupt gar nicht, geschweige denn von dem preußischen Staat seiner Zeit oder so. Sein Thema ist die Wissenschaft vom staatlichen Zusammenleben von Menschen. Und das bedeutet etwas anderes für das, was er geschrieben hat und für das, was zum Beispiel dann von ihm zitiert wird und irgendwelche Interpretationen hervorruft. Ich weiß nicht, ob ich nochmal näher drauf zurückkomme, es hat auch was mit Idealismus, Materialismus zu tun. Vielleicht widersprüchlich anzunehmen, was du davor gesagt hast, dass der, also das Hegel die ganzen einzelnen Entwicklungsstufen so konkret abhandelt. Wie erklärt sich das? In dieser konkreten Abhandlung hat er gefunden, dass in allen Gegenständen, die er betrachtet hat, bestimmte Dinge doch immer wieder zum Beispiel das Muster von seinslogischer Betrachtung, wesenslogischer Betrachtung, begriffslogischer Betrachtung in sich tragen und deshalb so dargestellt werden können. Ich bin total begeistert jetzt gewesen, als ich muss gestehen, ich habe die Weltgeschichte Band 12 erst vor einem halben, dreiviertel Jahr wirklich gelesen. Vorher habe ich immer irgendwie die Logik angewendet auf, so und so ist die Logik und jetzt denken wir uns mal die Geschichtstheorie dazu. Oder habt das Vorwort von diesem HW12 gelesen, weil er da auch schön was darüber schreibt, was er eigentlich macht. Und trotzdem hat mir, als ich das Original gelesen habe, plupp gemacht und sagt, die ganzen Vorwürfe von wegen, es wäre schematisch oder er hätte eine Teleologie, die verflüchtigen sich ins Nichts. Weil der wirklich für jeden geschichtlichen Ablauf, den er da schildert, guckt ja genau hin, was ist denn damals passiert, bis hin zu den geografischen und geologischen Voraussetzungen dieser Kulturen, die sich da irgendwo entwickelt haben. Also materialistischer geht es fast gar nicht. Und die Übergänge, ich habe dann mal versucht, mir selber zu machen, was ist denn das Allgemeine an den Übergängen? Gibt es da sowas wie so ein Fünfschritt, wer das schon mal kennt? Nee, bei Hegel gibt es das nicht. Jeder Übergang ist anders und jeder ist konkret dargestellt an dem Material, was er wusste zu der Zeit, zu den Bedingungen, die es wahrscheinlich gemacht haben, dass das und das passiert ist. Und da wir ja wissen, dass es passiert ist, können wir dann nochmal gucken, dann später auch gucken, wie hat sich das nur damals dann konkret empirisch gezeigt. Deshalb ist der Widerspruch eher meiner Darstellung geschuldet, dass ich es euch zusammengefasst erkläre und bei dieser Zusammenfassung Schematisierungen passieren, die man nicht Hegel anlasten muss. Also das nehme ich auch wirklich auf meine Kappe. Bedeutet aber, dass es für alle, die Hegel verstehen wollen, bedeutet, durch den Stoff mal durchzumüssen. So wie ich erst denken, das eine reicht und dann scheiße, ich muss doch die ganze Logik lesen und dann merken, okay, nee, in der Phänomenologie ist es doch anders und das will ich jetzt auch noch wissen und dann, ja, ist ein Lebenswerk. Nochmal dargestellt, weil mir das jetzt zum Beispiel, ich habe natürlich in der Darstellungsweise, meldest du dich? Das Problem, ich habe das Plakat hängen mit diesem Fraktal, es gefällt mir wunderbar. In Wirklichkeit denke ich mir aber, dass eigentlich darf das Plakat gar nicht statisch gemalt sein, sondern es muss eigentlich ein Bildschirm sein, wo das die ganze Zeit mit dem einen anfängt, daraus entwickelt sich das eine, dann wieder das andere und dann zeigt sich, dass das auch wieder mangelhaft ist und dann kommt das nächste und wieder das nächste. Und an jedem Punkt, wo ich es versuche festzuhalten, ergibt sich die Bedeutung dessen aus dem ganzen Weg, der dazu geführt hat und was damit zusammen später daraus wird. Und das ist auch das Problem beim Hegel-Lesen. Ich kann mich auf Seite 100, auf einer zitierten Seite 136 was aufschlagen und sagen, hier ist jetzt die Definition. Das gibt es bei Hegel nie. Sondern es gibt so ein Zitat von ihm, das Wahre ist das Ganze. Die ganze Wahrheit ist eigentlich der gesamte Entwicklungszusammenhang und das nennt er das Absolute. Das hat meine Tochter mir gemacht als animierte GIF. Weiß ich nicht, ob ich dazu noch was sagen wollte. Ja, ich wollte noch was sagen. Er hat selber Folgendes geschrieben. Der Formalismus hat sich zwar der Triplizität gleichfalls bemächtigt und sich an das leere Schema derselben gehalten. Der seichte Unfug und das Kahle des modernen philosophischen sogenannten Konstruierens, das in nichts besteht als jenes formelle Schema ohne Begriff und immanente Bestimmung, überall anzuhängen und zu einem äußerlichen Ordnen zu gebrauchen, hat jene Form langweilig und berüchtigt gemacht, und übel berüchtigt gemacht. Also er wäre mir total böse, weil ich das nur auch mache, oder die Leute, die das Plakat gestaltet hätten. Wär ihm nicht angemessen, aber ich weiß auch keine andere Möglichkeit, bestimmte Dinge mal schnell zu verdeutlichen. Eine ganz kleine banale Anmerkung, für mich war es auch damals interessant, darauf hingewiesen zu werden, dass im Plakat auch Unregelmäßigkeiten sind. Wenn man ja, sagt, ja, ja. Es ist nicht immer alle drei kleinen Dreiecke gestimmt. Deshalb gibt es, Hegel spricht selber auch von Kreisen. Das ist juristisch immer alles. Und in der englischen Darstellung habe ich das dann so gefunden als so eine Triebe, wo alles ineinander greift und immer so in sich verwirbelt ist. Also das ist, wer irgendwie Hegel liest, sollte wissen, es hat damit zu tun, aber es reicht nicht, das Schema drauf zu pressen. Es ist didaktisch hilfreich zu wissen, dass wenn ich mich jetzt hier bewege, dann kommt es hierher und hängt aber auch damit zusammen, also hier ist immer noch mangelhaft, und das, was das Mangelhafte an Denken und Erfassen der Wirklichkeit ist, wird dann hier verbessert, und wenn ich den Kreis endlich geschafft habe, dann muss ich in den nächsten. Irgendwann bin ich aber mal rum. Das ist dann ein ziemliches Problem bei Hegel, das zu interpretieren. Da werde ich jetzt auch nicht mehr dazu kommen. Ich will es bloß mal genannt haben. Wo es jetzt in Richtung Kapital geht, habe ich wieder das Problem, die Wertformanalyse im Kapital haben wir in meiner Lesegruppe 3 Monate dazu gebraucht, mit immer mal Treffen. Kann ich jetzt nur darauf verweisen, dass es also jetzt nicht nur bei der Geschichte Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse, also so eine dialektische Geschichte bei Marx gibt. Es gibt auch so eine Entwicklung, die so ähnlich diesem Schema in Anführungsstrichen folgt bei Marx. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das lang ist, 70 vielleicht oder 50, relativ am Anfang des Kapitals. Das heißt Wertformanalyse. Und da wird eigentlich sowas wie das Geld hergeleitet, daraus, dass zuerst nur gefragt wird, was hat eine Ware für einen Wert. Und das kriege ich nur raus, wenn ich es mit einer anderen Ware vergleiche. Und die, von der ich den Wert wissen wollte, die ist in der relativen Wertform und die andere bietet dafür das Äquivalent, ist das deshalb in der äquivalenten Wertform. Und dann merke ich irgendwie, passt das alles nicht. Wenn wir doch mal ein Stück weiter denken, es könnten doch mehrere Waren miteinander sich versuchen auszutauschen. Und dann ergibt sich relativ logisch, sage ich jetzt schon mal, dass es dann vernünftig ist, eine von den Waren als das allgemeine Äquivalent zu nehmen. Und darum handelt sich das Kapitel in der Wertformanalyse, kurz gesagt. Und es tauchen da ständig diese Denkmodi auf, die wir gerade schon gesehen haben. Und bei Marx natürlich wirklich auch konkret inhaltlich begründet. Er hat nie gesagt, es gibt jetzt dieses Schema, jetzt wende ich das an. Sondern warum die einfache Wertform unzureichend ist, sagt er an der Stelle auch. Und man kann es nachvollziehen und mittragen oder kritisieren, wie man will. Das ist halt so. Und an der Stelle ist dann auch dieser Streit entstanden, entspricht nun diese Auseinanderfolge der Darstellung der Wertformen im Kapital, entspricht das auch dem geschichtlichen Verlauf? Fragestellung, gibt es Leute, die dazu eine Position haben? Und wer sagt, es entspricht dem geschichtlichen Verlauf? oder nicht? Bist du da schon entschieden? Ja, ja und nein. Okay, dann kommen wir vielleicht gut zusammen. Ja, ja. Ich wollte jetzt wissen, ob ich dich... Aber das Interessante ist... Ich würde auf jeden Fall sagen, dass so viele von der neuen Architektur sagen, dass es überhaupt man ja die Geschichte rauslassen könnte, würde ich als genau. falsch sehen. Ach, du wirst das falsch sehen, okay. Ich würde das von der neuen Architektur vertreten, dass es nichts mit der Geschichte zu tun hat, auch wenn Marx immer wieder Zitate drin hat. Er versteht das sich selber nicht mehr. Also ich habe jetzt hier nicht vor, die Debatte groß aufzumachen. Ich will dazu nur sagen, was ich denke, ohne es gut begründen zu können. Das Wichtige ist, im Unterschied zu dem traditionellen Marxismus, stellen wir die Frage überhaupt erstmal. Vorher war klar, also jetzt sage ich es nochmal, bei der historischen Entwicklung stellt man sich immer so etwas vor, wir wissen jetzt, biologische Entwicklung zum Beispiel, es sind ganz viele Dinge entstanden und durch Selektion konnten viele Arten nicht mehr weiter existieren, weil sie ausgestorben sind. 99% aller jemals auf der Erde habenden biotischen Arten sind ausgestorben. Das, was jetzt die biologische Vielfalt ausmacht, ist nur noch 1%. Und irgendwann hier aus der Entwicklung sind halt Entwicklungsäste abgebrochen und wir haben jetzt hier jeweils an den Enden der Entwicklungspfade die übrig gebliebenen Arten. Und so wird im Allgemeinen heutzutage Evolution betrachtet. Wenn wir jetzt eben gesehen haben, was wir hatten mit diesem da ist ja doch irgendwie klar, dass wenn ich hier bin, komme ich hier an. Wenn ich hier bin, komme ich hier an. Wenn ich hier bin, komme ich hier an. Das ist bei Hegel auch immer argumentativ nachvollziehbar. Also ich könnte auch mal ausprobieren, was auch ausreichend gemacht wird, hier von hier aus mal da anzukommen. Und zu gucken, ob da was entsteht. Also das ist durchaus auch legitim. Das Ziel bei Hegel ist aber, ich möchte die Wirklichkeit, bei der Hegel-Version, die ich jetzt sage, ich möchte die Wirklichkeit begreifen. Das ist eine individualisierende Interpretation, wo ich diese logische Aufeinanderfolge als Erkenntnisprozess begreife, den ich als Bestandteil der Menschheit oder die Menschheit vollzieht. Bei Hegel ist das die Selbsterkenntnis des absoluten Geistes. Das ist die Geschichte, wo meine Interpretation reinkommt, wo ich dann ab und an mal Sachen sage, die so nicht bei Hegel stehen, die aber meine Interpretation sind, wie ich vernünftig damit umgehen kann. Denn bei der Logik der Erkenntnis will ich diesen Gegenstand adäquat begreifen. Der Gegenstand ist da, mein Denken ist da und da gibt es so eine Beziehung wie Wahrheit und an die will ich ja rankommen. Da ist das nicht beliebig, mein Denken, mal da, mal da, mal da, so wie es vielleicht postmoderne vertreten worden. Im dialektischen Denken, das steht dem wirklich entgegen, ich möchte den Gegenstand begreifen. Und ich gehe davon aus, dass das zumindest in jeweils historisch relativen Varianten auch möglich ist. Das entspricht aber nur wieder diesem Beliebigkeits- oder diesem Verzweigungsbaum. Es gibt zum Beispiel eine häufige Kritik an der hegelischen Dialektik. Ernst Bloch ist dafür bekannt, ich habe mich da in dem Text dafür mit auseinandergesetzt. Natürlich geht ein freiheitlicher Mensch davon aus, dass die Entwicklung offen ist. Gerade für die Zukunft ist es überhaupt nicht festgeschrieben, was da passieren wird. Gleichzeitig, wenn wir jetzt aber anfangen, die Geschichte, die Dialektik historisch zu interpretieren, da kommen wir plötzlich zu irgendeinem System, wo das, was in der Logik als geschlossenes System erscheint, wo irgendwie in der Logik klar ist, wir wollen zu dieser wahren Erkenntnis kommen, wenn wir das einfach historisieren und sagen, genauso wie sich das in der Erkenntnis vollzieht, ist es dann auch in der zeitlichen Entwicklung, dann ist das Ziel auch vorgegeben. Scheiße. Und deshalb hat Bloch versucht, eine andere Form von Dialektik zu entwickeln, weil die Hegel-Hegelische kann man ja kaum dazu verwenden. Meine Position dazu ist, er hat Hegel nicht richtig gelesen. Gut. Denn, also ist eben die Frage, wie es ist, der Marxismus-Leninismus hat dazu auch einen Lösungsvorschlag gehabt. Die haben ihm gedacht, na klar, es entwickelt sich in der Welt und natürlich gibt es auch Verzweigungen. Aber wir, das, was dann die Dialektik im Denken ist, das ist eine Widerspiegelung der wichtigsten Inhalte aus der realen Entwicklung. Da wurde das Problem gar nicht so stark gesehen. Die Dialektik in der objektiven Realität wird im Erkennen, Bewusstsein wiedergespiegelt. Deshalb gibt es so eine Parallelität von logischer oder Erkenntnisdialektik zur historischen Dialektik. Daraus kann man dann auch schließen, was historisch aufeinander folgt, wenn man das dann wissenschaftlich erkennt, ist es eigentlich logisch, das dann auch in dieser Darstellung nacheinander darzustellen. Das war so, die DDR-traditionelle Lesart, die ich damals vom Wertformkapitel kennengelernt habe. Zuerst standen die Menschen da, da gab es noch kein Geld und die haben dann ihre Waren auf dem Markt ausgetauscht und haben jeder vom anderen abgeschätzt, wie viel Arbeitszeit er reingesteckt hat und dann haben sie halt die Waren getauscht. Und irgendwann haben sie gemerkt, dass es einfacher ist, so eine allgemeine Ware einzuführen. Marx hat den Begriff nicht genannt, der hat zwar auch eine historische Illustration dazu gegeben, aber bei Engels wurde das dann in der einfachen Warenproduktion war es so. Und dann haben auch schon im Marxismus-Historiker gesagt, ey Leute, war empirisch gesehen, gab es wirklich nicht. Und in der DDR war es also relativ deutlich, dass wirklich die logisch-historische Methode die einzige war. Also das, die Interpretation des Kapitals und auch der Dialektik. Für Hegel wäre es ja genau umgekehrt. Ne? Da würde ja eigentlich die Wirklichkeit oder die objektive Realität dem Bewusstsein folgen. Weil ja, nicht dem Bewusstsein, sondern einer gewissen inneren Logik, die er dann als das Absolute gefasst hat. Genau, also es ist eigentlich parallel dort. Nicht? Also die Wirklichkeit entspricht eben dem, wie sie bestimmt wird, dann der dort begrifflich. Ja, aber zum Beispiel in der Weltgeschichte nicht unbedingt. So, Engels ist derjenige, der diese logisch-historische Interpretation bekannt gemacht hat, weil er eine Rezension zum Kapital geschrieben hat, auf Bitten von Marx, die auch veröffentlicht wurde, und er hat auch eine Dialektik der Natur geschrieben, wo die Historisierung vorkommt, und er hat zum Beispiel geschrieben, in der Geschichte, wie in ihrer literarischen Abspiegelung, die Entwicklung im Ganzen und Großen auch von den einfachsten zu den kompliziertesten Verhältnissen fortgeht, so gab die literaturgeschichtliche Entwicklung der politischen Ökonomie einen natürlichen Leitfaden, an den die Kritik anknüpfen konnte. Und im Großen und Ganzen würden die ökonomischen Kategorien dabei in derselben Reihenfolge erscheinen wie in der logischen Entwicklung. Dieser Satz wird immer nie mitzitiert, der ist aber ganz wichtig, weil da was von literarischen Abspiegelung besprochen wird. Und das wird bei der logisch-historischen Interpretation auch schon immer nicht mit berücksichtigt. Es geht dann über die Geschichte weiter. Die Geschichte geht oft sprungweise und im Zickzack. Ich muss ein bisschen abkürzen, ich habe ein bisschen Zeitprobleme. Aber letztlich kommt er dahin, womit diese Geschichte anfängt, damit muss der Gedankengang ebenfalls anfangen. Und sein weiterer Fortgang wird nichts sein als das Spiegelbild. In abstrakter und konsequent theoretischer Form des historischen Verlaufs. Ein korrigiertes Spiegelbild, aber korrigiert nach Gesetzen, die der wirkliche geschichtliche Verlauf selbst an die Hand gibt. Also die logische Behandlung ist nichts anderes als die historische, nur entgleitet der historischen Form und des Stürmen Zufälligkeiten. Das war also Glaubensgrundsatz, wie er für mich bis 1990 völlig klar war. Weil ich in die westliche linksalternative Literatur geraten bin, war ich erstmal etwas geflasht, weil ich überhaupt keine Denkmittel hatte, um jetzt damit vernünftig umgehen zu können. Das ist eben jetzt die Folie, in der ich nur darauf aufmerksam machen möchte. Seit den 60er, 70er Jahren war die linke Debatte in der Bundesrepublik da schon viel weiter. Es begann die sogenannte neue Marx-Lektüre, Georg Backhaus und Co. und viele Namen, die du jetzt noch nennen könntest, haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Wertformanalyse im Speziellen, aber auch der ganze Fortgang, wie er in dem ersten Band des Kapitals oder dem, was dann auch von späteren, was Marx vorbereitet hat, erkenntlich ist, dass es da ganz viele Brüche gäbe, wenn man die Kapitelreihenfolge versuchen würde, historisch zu verorten. Im ersten Kapitel kommt das, was ganz am Anfang der menschlichen Geschichte stand, und dann wurde das ja immer komplexer, und das steht dann im zweiten Kapitel und verbindet im dritten. Das geht eigentlich gar nicht mehr. Und deshalb, also das eine eben auch dieses, es gab nie Warenaustausch ohne Geld, und die Interpretation Marx argumentiert auch gar nicht historisch, sondern logisch, systematisch. Wollte ich dazu noch was vorlesen, das lasse ich jetzt aber weg, ist zu viel. Ich möchte jetzt dazu nichts sagen, das macht also ein Fass auf ohne Boden. Man hat dann wieder die Situation, dass da die Leute eigentlich oft gar nicht über dasselbe reden, sondern über was anderes. Ist extrem kompliziert. Meine Position ist, dass er weder das eine noch das andere macht, weil er sich in der Darstellung an der logisch-systematischen Form orientiert, aber es nicht durchhalten kann. Er hat ganz viel Material bearbeitet, und hat dann Ende der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts zufällig, hat ihm jemand ein Büchlein an die Hand gegeben mit der Logik von Hegel, die er schon lange verdrängt und vergessen hatte, weil er ja in seinen jungen Jahren eher eine Hegel-Kritik geschrieben hatte. Interessanterweise stammte dieses Exemplar wahrscheinlich aus dem Eigentum von, aus dem früheren Eigentum von Bakunin, der mal Dialektik studiert hatte und das dann in die Ecke gefeuert hat. Und Marx war so verloren in dem Wust an Daten und Theorien über das Ganze, dass er das Lesen der Logik als was total Befreiendes empfand und meinte, das ist es. Entlang dieser Logik kann ich jetzt dieses ganze Material, was ich da aufgegriffen habe, ordnen und darstellen. Und dann hat er das versucht und hat einen 6-Bände-Plan fürs Kapital gemacht und hat dann an bestimmten Stellen gemerkt, es geht nicht. Auch die logische Darstellung geht, diese logisch-systematische Darstellung von wegen die hegelischen Kategorien zu nehmen, diese Dreiecke, und zu gucken, ich mache jetzt im Kapital im ersten Buch, dass es in der Seinslogik steht, im zweiten, dass es in der Lesenslogik steht und das, im dritten, dass es in der Begriffslogik steht. Es gibt einen Autor, der hat das versucht, so zu reinterpretieren, der heißt Vasvulin. Ist ein Russe, dessen Lebenswerk das war. Ich bin auch mal eine Zeit lang drauf abgefahren und habe das ein bisschen zusammengefasst und bisschen mit propagiert, weil ich es total spannend fand. Ich bin aber auch ein bisschen eher davon wieder abgekommen, weil ich über diese Debatten mehr nachgelesen habe, dass er, warum er an welchen Stellen davon abgegangen ist. Also bei mir bleibt aber stehen, die logisch-historische Darstellung stimmt weder für Dialektik bei Hegel noch bei Marx. Also für eine Hegel-orientierte Marx-Interpretation ist eigentlich die historische Interpretationsweise obsolet. Ich komme jetzt noch nicht auf die kritische Psychologie, vielleicht nur schon mal als Voranmerker, was ich angedeutet habe. In den 70er Jahren gab es dann die ersten Leute, die diese logisch-systematische Interpretation des Kapitals stark gemacht haben. Dazu gehört unter anderem Joachim Bischoff, der hat ein Buch dann geschrieben. Und Klaus Holzkamp hat daraufhin einen sehr langen Artikel als Gegenartikel geschrieben, wo er also überhaupt nicht als Psychologe oder für künftige grundlegende kritische Psychologie was geschrieben hat, sondern sich wirklich in diesen marxistisch-Theorie-Kontext hineinbegeben hat und hat das in Bausch und Bogen kritisiert, diese logisch-systematische Darstellung. Und hat sich ganz stark gemacht für die logisch-historische Darstellung. Mit Argumenten, die ich jetzt wirklich für diesen Vortrag nochmal gelesen habe. Aber ich denke, sie sind nicht begründet genug, als dass er mich jetzt zurück überzeugt hätte zur logisch-historischen Methode. Es könnte sein, dass er gedacht hat, er braucht die logisch-historische Methode als Methode zur Begründung der grundlegenden Psychologie, so wie er es später gemacht hat. Da gibt es eine Verbindung, da kann ich ihn aber nicht mehr danach fragen. Ganz explizit ist die nicht gemacht worden. Ich gehe jetzt aber nochmal quasi in Notausgang zurück zu den Quellen. Also ehe ich das entscheiden kann, muss ich mal gucken, Marx bezieht sich ja auch auf die hegelische Dialektik, vielleicht sagt die mir was dazu. Diese Tür darf nicht verstellt werden. Also ich bin der Meinung, wer irgendwie produktiv damit denken will, wäre es ein absoluter Verlust des geistigen Reichtums, das nicht zur Kenntnis zu nehmen. Ohne dass ich sage, man muss alles so machen oder jeder muss künftig nur noch dialektisch denken. Das würde ich nie. Aber schon alleine, um zu entscheiden, was ich künftig wie machen möchte, gehört das zu meinem Werkzeug, würde das dazugehören zum Werkzeugkoffer, in dem ich mich dann aufhalte. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, was innerhalb der Naturphilosophie bei Hegel mal kurz eine Rolle spielt, nicht sehr prominent. Wir betrachten etwas als was Lebendiges. Jeder von uns ist ein lebendiges Wesen. Jeder unmittelbar lebende Organismus verkörpert das Lebendige. Dieses Lebendige wird negiert dadurch, dass jeder lebendige Organismus irgendwann mal stirbt. Und der Tod des Einzelwesens ist deshalb eine Negation des Lebendigen. Das bleibt aber nicht so, jedes Leben ist tot und jeder Lebendige wird mal sterben und jeder Gestorbene wird mal lebend, sondern das ist eigentlich der Zusammenhang zwischen dem, und das sieht Hegel in einer höheren Einheit, nämlich im Gattungsleben. Indem wir im Allgemeinen Nachkommen haben, wenn es auch vielleicht nur geistige sind oder kulturelle, was weiß ich, ist es so, dass wenn wir jetzt das Gattungsleben betrachten, also die Reproduktion von Einzelindividuen über Generationen hinweg, biologisch oder auch menschlich, dann haben wir plötzlich beide Momente drin. Das Leben des Einzelnen und der Tod des Einzelnen, der Voraussetzung dafür ist, dass neue Einzelne entstehen können und das Gattungsleben weitergehen kann. Aus der Sicht, wenn ich dann über das Gattungsleben spreche, erklären sich beide beinhalteten Momente des Lebendigen und des Toten, und gleichzeitig bleibt der Gegensatz zwischen Lebendigen und Toten aber erhalten. Und nur dieser Gegensatz, die Bewegung dieses Gegensatzes, macht das Ganze aus. Wir haben da wieder so eine Struktur, habe ich jetzt aus einer anderen Geschichte übernommen. Das Lebende, das Tote wird als Gattungsleben betrachtet, und da taucht dann, also es ist eigentlich so ein blödes Yin-Yang-Symbol, da ist eigentlich beides dann drin enthalten als Moment, das was vorher war. Diese beiden Momente 1 und 2, sie stehen im Gegensatz, aber gleichzeitig implizieren sie einander, sie brauchen einander auch. Ich kann Lebendiges nicht denken, und Lebendiges gibt es auch nicht ohne den Tod. Und der Begriff Tod macht keinen Sinn, ohne dass etwas vorher gelebt hat. In der Natur, ein Stein nennt man zwar auch manchmal tot, aber letztlich ist das ein Kategorienfehler. Und da haben wir jetzt auch so eine Geschichte, warum sind das nur zwei? Also in dieser Betrachtungsweise ist es so, es gibt ganz viele mögliche Dinge, aber bei der Frage, wie können etwas, was allgemein ist, wie das Gattungsleben, hat auch ganz viele Momente. Um aber so einen Fortgang zu erreichen, ist es so, dass ein Moment durch eines von den anderen Momenten in extremer Weise negiert wird. Das ist nicht nur ein beliebiges anderes, sondern das ist das, was zusammen nicht mehr zu ertragen ist. Was wirklich aufgehoben werden muss in einer neuen Denkweise, wo dann plötzlich sich beide erklären und auch die Einheit von beiden erhalten ist und sogar den Gegensatz erklären lässt. Deshalb sind es zwei. Deshalb ist es eben bei der Gesellschaft die Momente Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse. Ich kann dann nur hoffen, dass ich die inhaltlich mit Bedeutungen befüllt habe, die ausreichend sind. Und eben nicht noch außer Produktivkräften und Produktionsverhältnissen irgendwas, was da irgendwie. Aber wieso können sich jetzt nicht drei oder vier Momente zusammenfallen und das Neue hervorbringen? Ich weiß es nicht, ob sie es nicht können. Wir haben bisher meistens bei den Gegenständen, die wir hatten, gesehen, dass viele von denen sich in Gruppen zusammenfassen lassen, wo dann doch die Momente entgegengesetzt sind. Also es ist jetzt nicht unbedingt Hegel, das ist jetzt das, so wie ich jetzt darauf antworten würde, mit dem, was ich weiß. Also gerade zum Beispiel in der geschichtlichen Entwicklung, es sind viele Bedingungen, die jeweils zu irgendetwas führen, was dann eine neue Kulturentwicklung mit sich bringt. Die nennt Hegel auch oft im Einzelnen. Aber nicht jede beliebige Bedingung, die als Faktor wirksam wird, damit sich was Neues entwickelt, ist dann so etwas, was die Entwicklung wirklich voranzwingt. Weil was der Punkt ist, weswegen es wirklich nicht mehr so weitergeht wie vorher. Und das, genau das wird aber betrachtet beim Denken. Also wo man beim Denken an so einen Widerspruch kommt, dass das absolut anders nicht mehr weiterkommt, außer es aufzuheben. Da müsste man mal gucken, ob mit dem Wissen, das wir jetzt haben, wir wirklich Beispiele finden, wo es mehrere sind. Ich würde jetzt nicht unbedingt gerade welches sehen. Bei diesem Beispiel, weiß ich nicht, ob sich das gerade wiederholt, sind also erstens und zweitens die sogenannten, um auch schon mal Begriffe einzuführen, abstrakten Momente von drei. Abstrakt deshalb, weil, wenn ich nur ein lebendes Individuum habe, abstrahiere ich erstmal schon vom Tod und ich abstrahiere auch von dem Gesamtzusammenhang, in dem es steht. Wenn ich nur den Tod betrachte, dann den Tod des Einzelwesens, dann abstrahiere ich auch vom Gesamtzusammenhang. Deshalb sind diese ersten Momente, die ich an der Stelle in der Darstellung, zumindest in der Darstellung in den Blick nehme, die abstrahieren von dem, was später noch kommt und was aber eine reichere Beschreibung dessen ist, was da passiert. Und drittens ist, das wird wirklich dann genannt, die Wahrheit der ersten beiden Momente, weil sich daraus diese beiden abstrakten Momente in ihrem Gegensatz und in ihrer Einheit und auch in ihrer inhaltlichen Bedeutung erklären. Warum stirbt Lebendiges? Weil es Bestandteil des Gattungslebens ist. Und das Gattungsleben nur stattfinden kann, wenn Lebendiges im Fortlauf einer Generationenfolge auch es mit sich bringt, dass einzelnes Lebendiges stirbt. Das ist auch das Problem mit diesem oft an der Dialektik kritisierten Besserwisseranspruch. Ihr behauptet, ihr habt die Wahrheit. Das hängt damit zusammen, dass wir behaupten, es ist tatsächlich sehr häufig so, dass wenn man irgendwas betrachtet hat, dass man dann feststellt, scheiße, das ist gar nicht die ganze Wahrheit. Nur das bis zur letzten Konsequenz durchdenken. Lebendiges was ist Lebendiges? Es stößt auf jeden Fall an den Tod. Wenn wir das dann zusammen denken, hoppla, das ist immer woanders. Und dieses woanders ist nicht nur irgendein Beliebiges, sondern es hat auch den Anspruch, mehr zu umfassen, inhaltlich reichhaltiger zu sein. Und das begründet den Begriff des Konkreten. Das Konkrete ist nicht das sinnlich Einzelne, so wie es hier steht, das unmittelbar Konkrete, sondern dort wird der allgemeinere Begriff Konkretschere, das heißt das Zusammennehmen, gemeint. In dem Moment, wo wir über Lebendiges reden als Moment des Gattungsprozesses, haben wir beim Begriff des Gattungsprozesses einen konkreteren Begriff, weil er reichhaltiger ist und das andere enthält und begründet. Also die Folien kann ich auch wirklich irgendwie zur Verfügung stellen, die bräuchte ihr nicht unbedingt mitpinseln, wenn es euch Probleme macht. Ich will nämlich ein bisschen eigentlich, ehrlich gesagt, vorwärts kommen. Normalerweise warte ich immer gerne, bis ich sehe, die Leute haben ausgeschrieben. Ja? Ja, ich wollte trotzdem noch mal fragen, ob du Beispiele vom Anfang nochmal bekommst. Mit der Pflanze und mit dem, genau, mit den Aggregatzuständen. Weil ich da schon auch die drei Bewegungsgesetze quasi angewandt, also ich finde, dass man sie anwenden kann, und würde dann gerne nochmal deine Argumentation hier nachvollziehen wollen. Beim Wasser würde ich sagen, dort ist es nicht so, dass Eis das erste Moment ist, Wasser das zweite und Dampf das dritte, wie es in der historisierten Darstellung, wenn man das als zeitliche Zustandsänderung sieht, genommen wird, sondern dort sind die Momente, das sind tatsächlich eigentlich mehrere, Eis, Wasser, Dampf. Die kommen dort nicht in so einen typischen negierenden Widerspruch, aber man muss sagen, da weiß ich nicht, da kann man wahrscheinlich diese Widerspruchsgeschichte nicht gut anwenden. Aber das Höhere, die höhere Wahrheit ist der Begriff des Wassers. Das Erkennen, das Begreifen, dass das, was das Zusammenhängende von diesen drei sinnlich erstmal, wenn man ein Kind das nebeneinander stellt, wird es nicht begreifen, was das miteinander zu tun hat. Und wer dann ein bisschen in die Schule gegangen ist, weiß, da gibt es eine Formel H2O und da drin steckt alles Wissen, was wir über das Wasser haben können, aus dem sich dann auch ableitet als Physikochemiker, warum es unter den Zuständen als so, so oder so auftaucht. Also der höhere Begriff ist dort eigentlich das Wasser. Also der Erkenntnisfortschritt wäre dort erstens verschiedene Erscheinungsformen, zweitens, ich habe jetzt mit Widerspruchprobleme bei dem Beispiel, aber ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es muss nicht jeder Gegenstand, ist vielleicht gar nicht der dialektischen Methode angemessen. Wasser ist vielleicht zu unterkomplex dafür. Also ich würde es jetzt nicht per Krampf anwenden wollen, was eben oft auch gemacht wurde. Und der Begriff wäre dort aber eben nicht das zuletzt Entstandene, sondern Wasser, mit dem Wissen, was wir haben. Ich mache dann auch nochmal Beispiele. Jetzt kommt etwas, was ihr bitte sofort vergesst. Ich deute es kurz an. Und jetzt kommt etwas, das könnt ihr euch merken, weil das hat dieses Prinzip. Ich möchte gerne, dass ihr es vergesst, was aber natürlich automatisch impliziert, ihr werdet es nie vergessen. Also ich sage euch, denkt jetzt ja nicht an einen weißen Elefanten. Natürlich springt euch der weiße Elefant ins Auge. Und ich sage jetzt, bitte, glaubt niemanden, der behauptet, Dialektik wäre die Aufeinanderfolge von These, Antithese, Synthese. Das ist der weiße Elefant. Der kommt sofort, aber bitte habt sofort die Assoziation, das ist der weiße Elefant, den ich doch eigentlich nicht, der doch wirklich der Dialektik nicht angemessen ist. Es gibt, ich habe gestern angegeben, damit dass ich eine Stelle aus dem Kopf weiß, die Stelle, wo Hegel das geschrieben hat, das ist Wissenschaft der Logik, Band 2, Seite 100, die lässt sich mir nicht so schön merken. Wo er das wirklich auch selber argumentiert, dass er das nicht so sieht, dass man das so formulieren könnte. Das Problem damit ist, man könnte es auch reinterpretieren, dass dann auch noch die hegelische Theorie damit zu verstehen ist. Aber das Problem ist, dass meistens irgendwo eine These hingestellt wird und die Antithese kommt dann von irgendwo her, ja, und dann wird sie irgendwie aufgehoben. Bei Hegel ist es immer so, dass das, was das zweite Moment ist, aus dem ersten wirklich, das, eigentlich steckt es ja schon drin. Wir haben es nur vorher nicht erkannt. Das kann niemals von außen kommen, dann ist es schon nicht mehr dialektisch. Wenn ich Individuum und Gesellschaft dialektisch betrachten will, dann ist eine Vorstellung, hier ist das Individuum und da draußen ist die Gesellschaft und jetzt gibt es Wechselbeziehungen. Ist nie dialektisch, weil die dialektische Betrachtung betrachtet das gesellschaftliche in Menschen. Ob das da angemessen ist oder nicht für Menschen und Gesellschaft, kann man im Einzelnen immer noch diskutieren. Aber jemand, der behauptet, ein äußerliches Zusammenfügen und dann das gemeinsame Gefalt an Dialektik ist der weiße Elefant. Ich mache jetzt ein Beispiel, das habe ich mal für Schüler entwickelt, kommt auch aus meinem Diskussionskontext. Es gibt einen Menschen, der heißt Kai Fröb, ist Ingenieur in München und will die hegelische Logik eigentlich irgendwann mal reinterpretieren, wenn er nicht mehr so viel Arbeit als Betriebsrat hat. Und der hatte das mal eingebracht. Diese drei Erkenntnisschritte oder Darstellungsschritte kann man auch im folgenden Beispiel machen. Ein paar Blinde unterhalten sich über irgendwas und der eine sagt, das, wovor wir jetzt stehen, das ist irgendwie wie ein langer Schlauch. Der nächste sagt, nee, bei mir ist das wie eine bisschen ledrige Wand. Der dritte sagt, und bei mir ist es auch wie eine Quaste. So wie dein Zopf und meiner, wenn er offen ist oder unten ist. Das ist noch abstrahiert von dem Zusammenhang, der in der nächsten Stufe, das ist unmittelbar auch das, was man wahrnimmt, also es erklärt die Frage, was ist das? Wer ein bisschen genauer nachguckt, wenn die anfangen zu merken, na, ich stehe einen Meter neben dir und der dritte, ich stehe noch einen Meter neben dir, irgendwie hat das eine Entfernung. Wenn die dann ganz viele solche empirischen Daten beobachten, werden die feststellen, dass das, was sich wie ein Rüssel anfasst und das, was sich wie eine Quaste anfasst, immer ungefähr 5,5 bis 7,5 Meter voneinander entfernt ist. Das ist ja eine höhere Erkenntnisstufe, das erfasst dann gesetzmäßige Zusammenhänge. Und das andere sind dann bloß Erscheinungsformen dessen, dass da im Wesentlichen eigentlich immer das und das passiert. Und Hegel geht dann noch weiter. Das dritte ist dann, hoppla, woraus erklärt sich denn das, dass das immer gerade so entfernt ist und dass sich das so anfühlt? Ja, das Ding war ein Elefant. Der Begriff oder die Existenz des Elefanten erklärt die Wahrnehmung und erklärt auch, dass sich diese Gesetzmäßigkeit zeigt. Das ist eine höhere Form von Verständnis. Was ist das? Das, was jeweils die höhere Form ist, vorhin habe ich immer nur mal gesagt, reichere Form. Jetzt verwende ich auch den Begriff höher. Das ist immer das, was die Dialektik diesen Begriff ist, der bessere Bücherei hat also den Anspruch, diese anderen Gegenstände von Weltwahrnehmung oder Erklärung dann nochmal auf einer höheren Weise zu erklären. Das Ganze geht dann noch weiter, auch wenn ich die einzelnen Elefanten sehe. Dann merke ich, dass die irgendwie was fressen und miteinander in einer Gruppe rumrennen und irgendwie miteinander Wechselwirkungen. Es gibt ökologische Zusammenhänge, Verhaltenswissenschaft oder Zusammenhänge in ihrem Verhalten, die man auch, wie heißt das in der Tierpsychologie oder so, Verhaltensforschung bei Tieren rauskriegen kann. Wie erklärt sich das dann wieder? Was wäre da quasi der Begriff, die insgesamt deren Stellung in der insgesamt sich global weltweit entwickelnden Biosphäre? Das ist so ein bisschen, ich habe da wirklich hingeschrieben, ein bisschen auch trivialisierende Darstellung nochmal von diesen drei Schritten. Und um jetzt diesen Dogmatisierungsanspruch nochmal etwas zurückzudrängen, nicht jeder Gegenstand, den ich irgendwann im Leben betrachte, muss unbedingt in diesen Aspekten erfasst werden, aber es hat mir so bestimmte Dinge auch begründet, dass wenn ich merke, da bleiben welche, ich bin selber Naturwissenschaftlerin und meistens bleibt die Naturwissenschaft hier hängen und es ist so unbefriedigend und bla bla bla und Naturwissenschaft ist für die ist es wahrscheinlich auch richtig, dass die da bleibt, es ist nun mal ihre Aufgabe, das zu machen. Aber gerade in der Gesellschaftstheorie gibt es dann noch Aspekte, wo ich einfach diese höhere Erkenntnisweise denke, auch zu brauchen. Wieder ist es so, dass erklärt sich dann. Es erklärt nicht jeden einzelnen empirischen Befund. Ist noch wichtig. Aber es ist auch so, nicht jeden empirischen Befund und auch nicht jeden Entwicklungsschritt. Es gibt ganz viele Zufälle, es gibt ganz viele Kontingenzen. Bei Menschen ganz viele Möglichkeiten. Der Erklärungsanspruch bedeutet nicht eine eindeutige logische Implikation. Das sind solche Dinge, die eine Formalisierung extrem schwierig machen. Na, ich habe jetzt hier schon mal vorhin die Begriffe eingeführt, abstrakt. Also immer das, was hier am Anfang der Darstellung steht, ist das, wo von den übergreifenden Zusammenhängen noch abstrahiert wird. Und das andere ist das Konkrete. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendjemand kannte. Es taucht in einem Marx-Zitat prominent auf. Und ich weiß genau, die ganzen ML-Philosophen waren, also ich habe ja das Problem gehabt, die konnten mir natürlich nicht erklären, was das bedeutet. Ich habe irgendwas gesagt dazu, aber das nicht. Und daraus erklärt sich auch, dass bei Marx steht, in den Grundrissen, wo es ein bisschen um die Methodik geht, der Fortgang muss vom Abstrakten zum Konkreten verlaufen. bedeutet in keinster Weise, das Abstrakte wäre das Bewusstsein und das Konkrete wäre das Materielle. Wenn Hegel solche Gedankenabfolge macht, ist es völlig unangemessen, aus dieser Zusammenfassung vom Abstrakten zum Konkreten zu behaupten, dass Hegel vom Denken zum sinnlich Konkreten vorgehen würde. Aus dem Bewusstsein leitet sich, aus meinem Bewusstsein oder aus unserem Bewusstsein würde sich die Flasche ableiten. Hat in der Form Hegel nie behauptet. Ergibt sich aber aus der Fehlinterpretation dieser Begriffe. Vom Abstrakten zum Konkreten. Der Abstrakte ist doch das, was wir denken. Und das Konkrete ist doch das, was da ist. Und Hegel hat behauptet, das, was da ist, wäre aus unserem Denken entstanden. So meint er es nicht. Das ist eigentlich der nächste weiße Elefant. Ne? Also wenn er irgendwann mal darauf stoßt. Und dort hat auch meiner Meinung nach Marx einen Fehler gemacht. Er hat dann irgendwo, wo er das geschrieben hat, gesagt, ja, so, ich werde das jetzt so und so anwenden, aber nicht so, dass das Materielle aus dem Geistigen entstanden wäre, wie bei Hegel, ich mache es anders. Ja, ich habe es bei Hegel nicht gefunden, dass es gemacht hätte. Es gibt dann andere Stellen im Gesamtaufbau des Systems, wo man drüber nachdenken kann. Aber nicht bei solchen Begriffen. Diese drei Geschichten, jetzt noch mal eine Zusammenfassung, die bisschen abstrakter aussieht, dialektische Position, die ich mir da rausgezogen habe. Es gibt eine Welt, in der Momente widersprüchlich miteinander zusammenhängen, widersprüchlich in dem Sinne, dass sie gegensätzliche Momente haben, die sich strukturell oder auch in anderem Sinne aufheben. Wenn wir der Welt begegnen, ist es extrem funktional, ganz oft von der Fülle der aller Zusammenhänge abzusehen und uns einfach im Unmittelbaren aufzuhalten. Das Unmittelbare springt uns auch zunächst unmittelbar an. Es ist ganz normal, dass wir erstmal von diesen Widersprüchen und übergreifenden Zusammenhängen abstrahieren. Das bedeutet, wenn wir das gedanklich widerspiegeln, es wird eine Kopie des Unmittelbaren sein, das einfache Aufschreiben von Beobachtungen, Tagebuch, Fallbeispiele, bla bla bla. Wenn ich von vornherein eine dialektische Sicht drauf habe, weiß ich aber schon, das ist aber von vornherein isoliert und abstrahiert von anderen Zusammenhängen. Also ich könnte gar nicht auf die Idee kommen, wie Ole Dreyer das da das auch kritisiert hat bei Therapieforschung, nur den Therapeuten und den Klienten und die Intervention des Therapeuten als Einzelursache auf den Klienten zu betrachten. Weil das irgendwie schon eine Methode, könnt ihr gerade mal mitkriegen, der jetzt das von Dialekte gehört hat und das ein bisschen verinnerlicht hat, dem ist sofort klar, das kann nicht die ganze Wahrheit sein. Da muss es noch Zusammenhänge geben. Da muss irgendwie noch was passieren. Nämlich bei Ole Dreyer dann die Handlungszusammenhänge, in die er dann das Individuum, die Person verortet. Bei dieser Betrachtung dann, wie die Zusammenhänge ablaufen, gibt es auch wieder verschiedene Stufen. Das eine ist eine Art und Weise einer Zusammenfassung, in der Einheiten gebildet werden, wo diese einzelnen Momente zum Beispiel als relativ gleichartige wahrgenommen werden und auch als austauschbare Stellen oder Elemente, deren individuelle Besonderheit überhaupt nicht betrachtet wird. Und nur das Systemische, der Zusammenhang eine Rolle spielt. So war auf jeden Fall die Systemtheorie erster Ordnung, Norbert Wiener und Co. Also alle Systemtheorien sind im Wesentlichen so und deshalb tauchen bei denen auch sowas wie Widersprüche überhaupt gar nicht auf. Mir ist gerade noch ein Beispiel entfallen dafür, für diese abstrakte Sichtweise. Na, zum Beispiel auch eine Gesellschaftstheorie, wo die Individuen bloß als Menge zusammengenommen sind und irgendwelche Funktionen für irgendwas erfüllen, aber als Einzelindividuen keine Rolle spielen. Also so eine Art Verallgemeinerung, bei der das Konkrete des Verallgemeinerten, das Konkrete Besondere des Verallgemeinerten verloren geht. Die haben ihren Platz im Erkenntnisprozess. Ich wäre die Letzte, die nicht sagen würde, es gibt bestimmt Anlässe innerhalb der Welterkenntnis, das systemtheoretisch oder eben physikalisch-naturwissenschaftlich anzugehen. Bei Umgang mit Menschen würde ich dann die Systemtheorie schon grundsätzlich eher in Frage stellen, aus kritisch-psychologischen Gründen, weil der Gegenstand dessen, was ich untersuche, da ist per se die individuelle Besonderheit des Untersuchten, also des Menschen, nicht mehr zu reduzieren. Wenn ich die kybernetische Steuerung irgendeiner Schaltung betrachte, da ist der Schalter auswechselbar. Er muss nur eine bestimmte Funktion erfüllen. Und die höhere Erkenntnisform ist dann, wenn ich dann von diesen beiden Formen des Abstrakten, jetzt habe ich schon wieder zwei Formen des Abstrakten plötzlich unter der Hand draus gemacht, wenn ich also nur irgendeine Wahrnehmung isoliert habe, dann ist da abstrahiert von den anderen Zusammenhängen. Und auch wenn ich etwas nur systemtheoretisch betrachte, abstrahiere ich von den inneren Widersprüchen, die sich daraus ergeben, dass das qualitativ inhaltlich besondere Momente sind. Also da habe ich mich ganz intensiv damit beschäftigt. Ich war mal auch ziemlich starke Vertreterin der Selbstorganisations- und Chaostheorien. Und es wäre total schief gegangen, wenn ich daraus eine Gesellschaftstheorie gebastelt hätte. Da habe ich dann Gott sei Dank für die kritische Psychologie kennengelernt. Also ich war auch so ein bisschen auf dem Weg von, ich dachte, man könnte mit der System Selbstorganisationstheorie die Dialektik anreichern und einer Formalisierung zuführen. Und bei der, wenn ich auch sage, wenn es um Menschen geht, kann ich das aus Gründen, die ich kritisch-psychologisch vor allen Dingen gelernt habe, nicht mehr tun. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich aber trotzdem von der Dialektik her auch weiß, es gibt noch andere Arten von Verallgemeinerung, wo diese Widersprüche enthalten sind im Ganzen, wo eine Einheit gebildet wird, wo das Konkrete, also in der Reichhaltigkeit der Besonderheit der Momente beim Denken, beim Widerspiegeln erhalten bleibt und ich es auch nur überhaupt nicht erklären kann, wenn ich es so denke. Ja, also der Weg ist dann eigentlich, ich lebe, meine Interpretation ist jetzt, ich lebe in dieser Welt. Natürlich begegnen mir oder in mir habe ich auch erstmal nur Wissensinhalte, die zum Beispiel, also die immer erstmal in diesen abstrakten Ebenen sich befinden, entweder in der einen oder in der anderen Richtung, der konkretistischen oder in der abstrakten Verallgemeinerung. Wenn ich aber die Welt widerspiegeln möchte in ihrer vollen Widersprüchlichkeit, macht es Sinn, in die konkrete Form zu gehen und dann diese Zusammenhänge geistig zu reproduzieren. Das ist dann auch das, was Marx so ein bisschen schreibt. Bei Hegel ist es tatsächlich anders formuliert, als dass die Selbsterkenntnis des Absoluten. Da kann man dann bis ins sich noch sehr vertiefen. Vielleicht nochmal eine empiristische Verdeutlichung, was es ist. Wenn ich also mich im unmittelbaren Verhalte und dabei bleibe, dann stehe ich im Meinungsaustausch mit dir. Oh, ich habe das gesehen, du hast das gesehen und vielleicht auch noch, was ich dazu meine. Also so, und das kann ja dann auch beliebig gegeneinander nebeneinander stehen, so wie die Leute, die da so die verschiedensten Weltmodelle hatten. Wenn ich da ein bisschen weitergehen kann, dann kann ich mir mit demjenigen einigen, ja, wir müssen aber noch ein bisschen definieren, wie zum Beispiel bei der Entfernung von den von diesen wahrgenommenen Quasten und so weiter, wie definieren wir eigentlich ein Maßband, um festzustellen, ob es immer dieselbe Länge ist oder nicht. Und solche Dinge, die gehören dann auch schon eher in die zweite Richtung, ohne dass das jetzt identisch wäre mit Systemtheorie. Das behaupte ich gar nicht. Und dann gibt es aber, darauf möchte ich eben verweisen, immer noch die Möglichkeit, an der Stelle die Kategorien aus der Logik der Sache heraus zu entwickeln. Wäre jetzt für mich die höhere Form des Umgangs mit diesem komplexen Problemfeld. Ich bin nur irritiert, weil noch jemand mitschreibt und ich es blöd finde, das wegzuklicken. Deshalb ist also für mich die Dialektik vorwiegend ein methodisches Konzept zum Begreifen, das heißt dann auch zur Entwicklung eines angemessenen Begriffs, was auch ein Theoriensystem sein kann, eines hinreichend komplexen Sachverhaltes. Heute Nacht ist mir noch eingefallen, das ist falsch, es ist nicht nur ein historisches Konzept zum Begreifen, sondern vor allen Dingen auch zum Darstellen dessen, was ich so habe. Es ist nicht, Marx hat überhaupt nicht, er hat es sowieso schon nicht auch ganz logisch-historisch gearbeitet, aber er hat zuerst Material und Theorien gesammelt. Und als er das geordnet hat, hat er glücklicherweise die Logik mal wieder entdeckt und hat dann das durchaus erstmal als Orientierungsmittel gefunden, zu sagen, ich fange mit dem Abstrakten an, die Ware, und gucke dann mal, nee, das reicht nicht aus, das so zu denken. Was kommt denn noch dazu? Was ist denn ein Widerspruch? Und dann das so weiterzuentwickeln. Und ich sehe bei ihm auch diesen Übergang vom sinnlich Konkreten, die Ware, der Reichtum, der uns unmittelbar umgeht, bla bla bla. Dann kommt alles, was mit Fetisch und mit Wert zu tun hat, das ist quasi diese abstrakte Stufe. Und die Werttheoretiker betonen das ganz besonders. Aber ich denke, Marx hat einen Grund gehabt, nicht nach dem Fetischkapitel aufzuhören. Und alles, was danach kommt, stellt Momente des Kapitals, die Bewegung des Kapitals in den Mittelpunkt, wo der Wert immer wieder auftaucht. Aber als abstraktes Moment des Kapitals. Deshalb hat das Kapital geschrieben und nicht den Wert. Ne? Und das ist meine Kritik der Wertkritik. Und da wende ich jetzt nicht die Dialektik mechanisch an, sondern ich habe dann wirklich mit meiner Gruppe in Jena, wir sind gerade dabei, so in der Mitte vom dritten Band nochmal, um das wirklich uns nochmal auch systematisch zu rekapitulieren. Also es ist ein komplexer Sachverhalt, habe ich dann auch nochmal ergänzt, wo der Grund seiner Bewegung, seines Verhaltens bzw. seiner Reproduktionsdynamik auch nicht unmittelbar ersichtlich ist. Also es gibt vielleicht Gegenstände, wo das nicht gebraucht wird. Also ich würde jetzt keinesfalls behaupten, jeder muss immer und überall dialektisch denken. Also für einen Naturwissenschaftler reicht das aus, Kräfte zu bestimmen und deren Wirkung dann in Bewegungsgleichungen aufzuschreiben, der muss das nicht dialektisch begreifen. Der Anspruch, dass man in der Physik dialektisch begreifen muss, ist meines Meinungs nach nicht dem Gegenstand angemessen. Hat zum Beispiel der Bloch auch gedacht, dass man das müsste, oder manche Wissenschaftskritik sagt das. So, und jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt, wenn man das also alles weiß, dann wird einem klar, das hat doch wohl alles überhaupt nichts mit zeitlicher Veränderung zu tun. Ich meine, dass ich, zumindest in der Darstellung, das nacheinander begreife, dass ich erst das erste Kapitel vom Kapital lese und dann den anderen, ist halt so. Aber wie man das mal sagte, dass man eigentlich die historische Entwicklung von den ersten Warentäuschen bis hin zu Geld, bis hin zum Kapital, jetzt damit begreifen könnte, macht eigentlich, ich weiß nicht, wie es heißt, mindestens Kategorienfehler oder eben Methodenfehler. Die hegelische Dialektik ist das dann nicht mehr, was man anwendet. Ja? Hegel schreibt es auch selber, sein System der Wissenschaften schreitet nicht zeitlich voran. Philosophie ist ein zeitloses Begreifen, das sich nicht mit der schlechten Unendlichkeit der Abfolge endlicher Dinge beschäftigt. Es ist ja auch so, dass wenn er zum Beispiel eine Qualität negiert, was wir immer als Beispiel gehört haben im ML, und es gibt dann auch so eine Knotenlinie von Maßverhalten, von Maßen auf der Skala von mehr oder weniger, hat bei Hegel überhaupt nichts mit einem zeitlichen Naheinander zu tun, wenn man es wirklich mal in die Hand nimmt und liest und guckt, in welchem Kontext das steht. Auch solche Beispiele von Zustandsveränderungen, Aggregatzustände, Oxidationsstufen betreffen bei Hegel in keiner Weise irgendeine zeitliche oder gar entwicklungsmäßige logische Auseinanderfolge. Das hat irgendwie bei den MLern auch keiner sich getraut, mal richtig laut zu sagen oder so. Oder ist durfte da nicht veröffentlichen. Ich will jetzt nicht so pauschal gegen ML sprechen, ich komme aus dieser Schule, ich finde auch ganz viele Sachen aufhebenswert, dazu habe ich auch ein Riesen-Wiki-Projekt gemacht, aber an der Stelle wäre es eine Behinderung, für euch ist das vielleicht völlig unsinnig, das überhaupt noch zu erfahren, weil man eigentlich gut darüber hinweg sein kann, aber es ist ja auch erstmal ein erstes, für manche, die vielleicht auch marxistische Literatur lesen, ein erstes Herangehen und dann, naja, was könnte vielleicht davon noch sinnvoll sein, so als Vorstellung, um Kopf zu wissen, was Dialektik im Unterschied zu analytischen ist. Aber Leute, eigentlich wissen wir jetzt viel mehr. Dafür möchte ich auch gerne werben. Eine Voraussetzung für hegelische Dialektik ist zum Beispiel, dass sich Entwickelnde ist immer schon da. Klar nehmen die Blinden erstmal nur die Quaste wahr, aber den Elefanten gibt es ja schon lange. Und der Elefant steht auch schon lange in ökonomischen Zusammenhängen. Na, die entstehen nicht erst dadurch, dass die Leute das anfassen und dann dazu kommen, das zu erkennen. Bei Hegel ist es eben so, da gibt es zum Beispiel schöne Begriffe des an sich. Im Keim ist alles an sich schon eingehüllt und ideell da, an sich im Sinne von der Möglichkeit nach. In der Knospe ist an sich schon die Möglichkeit da, dass sich die Pflanze entwickelt. Es steckt in der Knospe drin. Daraus entsteht die Frucht. Das ist deterministisch in dem Sinne. Weil wir von Anfang an eine lebendige Pflanze betrachten und dann sehen, dass im Keim alles schon drin ist. Wenn wir also was über Elefanten sagen, dann steckt die Ökologie schon drin. Wir müssen sie bloß noch erkennen. Der Mensch an sich ist vernünftig, das ist ein blödes Beispiel, weil Hegel sagt, das Baby wäre es noch nicht wirklich. Es ist erst dann vernünftig, wenn es wirklich die Vernunft zu gebrauchen lernt. Fällt mir jetzt gerade ein, dass das ganz extrem beschissen ist, im Behindertenkontext oder so zu diskutieren. Ist aber so ein Beispiel für die Denklogik. Es ist an sich schon da, es muss sich nur noch entfalten. Das steckt in der hegelischen Dialektik notwendigerweise drin. Bringt mit sich, wenn ich das versuche zu historisieren, auf die Geschichte anzuwenden, dann ist tatsächlich vorausgesetzt, scheiße, eigentlich ist das Ende vorherbestimmt. Und das wollen wir ja in unserem Denken über die Zukunft ja eigentlich gerade nicht. Was ja auch Hegel dann an der Dialektik kritisiert hat. Ja. Voraussetzung, das heißt, der Gegenstand der Dialektik sind, ich sage mal, Systeme dazu, die sich durch die Wechselbeziehung ihrer Momente einander oder einander ausschließenden oder bedingenden Momente selbst reproduzieren. Wenn ich nicht so einen Gegenstand habe, wie vielleicht ein Stein, dann macht es auch keinen Sinn, das dialektisch betrachten zu wollen. Wäre auch eine Überforderung des Anspruchs. Jetzt eben die Frage, funktioniert dann die materialistische Umstülpung überhaupt noch? Kann ich dann die hegelische Dialektik, sogar wenn ich es so interpretiere, uminterpretiere wie ich, als einen Erkenntnisprozess, der meiner Meinung nach eine materialistische Interpretation ist, kann ich das, diese logische Darstellung, diese erkenntnislogische Darstellung überhaupt umstülpen in Historisierung? Ohne theologische Setzungen zu machen, sage ich jetzt dazu, was ich gerade angedeutet habe. Wenn das, was entwickelt werden soll, immer schon da ist. Wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich euch fragen. Ich will aber gerne. Darf ich weitermachen oder wollt ihr diskutieren? Gut. Ich merke das ja selber, dass es ziemlich heftig ist. Ich habe mir dann relativ am Anfang auf meiner Hegel-Beschäftigung mal so ein Bild gemacht. In dieser Kategorialentwicklung irgendwo in diesem Kreis von Kreisen taucht zum Beispiel auf, dass man etwas in der Seinslogik betrachtet als etwas Seiendes, wo man die inhaltliche Bestimmung noch gar nicht betrachtet. Sobald man guckt, wie ist das inhaltlich bestimmt, ist es da, dann ist etwas Daseiendes. Wenn es noch mehr angereichert wird, dann wird es als etwas Existierendes. Und wenn es noch mehr angereichert wird, wird es etwas Wirkliches. Ich erkläre es euch jetzt nicht, ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Das ist so ein typischer logischer Entwicklungsgang bei Hegel. Kann ich jetzt einfach eine Parallele machen, naja, genauso wie das eben beim Dasein ist, ist es doch auch in der Wirklichkeit. Also Fisch haben sich am Tierbien entwickelt, danach Reptilien, danach Säugetiere aus der Urgesellschaft, der Feudalismus, der Kapitalismus, der Kommunismus. Kann ich das überhaupt? Ich glaube, es könnte sein, dass ich die Abbildung schon zu DDR-Zeiten mal hatte. Nee, da habe ich, gut, egal. Aber sehr zeitig habe ich die dann gehabt. Bei Hegel steht dort auch eindeutig drin, ich weiß nicht, warum die Marxisten das überlesen haben, dass deutlich zu unterscheiden ist zwischen der Entwicklung aus historischen Gründen, also der wirklich historischen Entwicklung, und der Entwicklung aus den Begriffen, die er macht. Also Begriff spricht der Gesamtzusammenhang, aus dem sich heraus die Momente entwickeln lassen. Das ist bei Hegel Entwicklung. Oder die Momente entwickeln sich hin zum Begriff, weil sie sich immer mehr anreichern. Und Hegel sagt, das ist nicht dasselbe. Die Stelle gibt es, die kann man nachlesen. Und ein Schüler von ihm hat dann auch geschrieben, die Entstehung der Staaten hat nichts mit ihrem Begriff zu tun. Also die ganze hegelische Rechtsphilosophie, wo sich der Marx als junger Mann dran abgearbeitet hat, meint gar nicht das, was man dran kritisiert. Also man nennt das in Umgangssprache, man baut sich einen Pappkameraden auf, den man kritisiert. Und das macht zum Beispiel eben auch der Ernst Bloch mit der Kritik an Hegel, weil er die ganze Zeit in Hegel historisch liest und dann sagt, ach, das ist doch aber alles schon vorherbestimmt und wir wollen doch aber um Offenheit und Möglichkeiten denken. Es ist einfach keine Hegel-Kritik, sondern die Kritik des Pappkameraden, den er sich von Hegel aufgebaut hat. Jetzt gibt es natürlich bei Hegel noch eine Gemeinheit. Es gibt eine Stelle, wo das dummerweise dann doch gilt. Für die Geschichte der Philosophie behauptet er nun, dass die Aufeinanderfolge der Systeme der Philosophie in der Geschichte dieselbe ist als die Aufeinanderfolge der logischen Ableitung der Begriffsbestimmung der Idee. Gibt es auch als Plakat, ich habe jetzt die nachhegelischen Sachen einfach mal weggeschnitten. Seine Vorstellung ist, dass irgendwelche Vorsokratiker oder was weiß ich, als da oben mal angefangen haben, dass dann, da oben tragst du schon auf, dass dann einer betont hat, das Sein, das stabile Sein, statisch, Parmenides, in der Erde. Dann kam der Heraklit. Nee, es ist nicht, es bewegt sich alles. So. Aber beides ist in ihrer Absolutheit nicht wahr. Und die Menschheit ist im Laufe ihrer Entwicklung dahinter gekommen, dass das noch nicht die ganze Wahrheit ist. Und spätere, zeitlich spätere Philosophen haben dann ein höheres System erkannt, wo die wahren Anteile von beiden enthalten sind. Dann hat jemand die Vereinigung gefunden und irgendwann kam dann der Nächste. Nee, so ist es doch nicht. Im günstigsten Fall aus wirklich inneren Widersprüchen des Konzepts selbst heraus und nicht nur von außen, als immanente Kritik. Hat dann das entgegengesetzte Moment entwickelt und irgendwann kam dann wieder einer, der es aufgehoben hat. Dort hat also Hegel den Anspruch tatsächlich und es ist eine offene Frage von Geschichtsphilosophie, also von Philosophiehistorikern, inwieweit sie das jetzt mittragen würden oder nicht. Habe ich mich nicht so systematisch jetzt damit beschäftigt. Ich werde mir das Plakat allerdings in der Bibliothek hängen, es ist irgendwie doch mal so ein bisschen zur Gruppeneinordnung von, wo gehört er denn nur hin und so, glaube ich, ist es ganz spannend. Und im Plakat selber ist auch nach Hegel dann die Ausstrahlung in diese vielen Schulen dargestellt, dass das natürlich nicht das Ende der Philosophiegeschichte war. Wieder die Voraussetzung, die besondere Natur des Gegenstandes der Philosophie. Jetzt steht ja die Philosophie der Geschichte, das ist aber im Band HW 18, das ist die Philosophie der Geschichte. Ist aber, also, dass ein innerer Inhalt sich tatsächlich entfaltet. Es geht auch in der Geschichte der Philosophie nicht darum, was nun wann wie konkret sich entfaltet hat, sondern es geht um die Entfaltung des inneren Inhalts. Und wenn der innere Inhalt da ist, wenn es eine Vernunft gibt, der sich die Menschheit im Erkenntnisprozess immer mehr annähert, dann kann es sein, dass auch die historische Entwicklung so einen Verlauf hat. Ist wie gesagt in der Weltgeschichte bei ihm, es kommt zwar dann die Vernunft seiner Zeit heraus, die er als die höchste ansieht, aber wie das konkret passiert, wird wirklich konkret nachvollzogen und nicht schematisch und nicht formalisierbar auf jeden Fall an der Stelle. Und das bedeutet auch, dass wir, wenn wir diese Geschichte schreiben, die Erkenntnis der Idee schon mitbringen. Also wir bringen schon mit, also wir bringen unser bürgerlich aufgeklärtes, hegelianisch gebildetes Wissen über alles Wissen schon mit und interpretieren dann alles andere als den Weg zu uns. Das sagt er an der Stelle auch dazu. Und wenn man das jetzt auf andere Gebiete anwenden will, muss man sich immer fragen, gilt da diese Voraussetzung auch? Das ist nicht ein Schema, was nur angewendet wird. Daher kommt die Eule. Jetzt sind wir bei den Tieren. Ach Leute, ich schaff's nicht. Hegelsche, also auch die Geschichte der Philosophie und später auch der Weltgeschichte, nimmt natürlich den Ausgangspunkt, an dem er steht. Und er ist ganz streng mit der Verwendung der Worte. Geschichte ist Geschichte, das Geschehene. Hegel macht keine Aussage über die Zukunft. Er schreibt zum Beispiel an irgendeiner Stelle in der Weltgeschichte, Amerika ist das Land der Zukunft. Aber dazu sage ich jetzt hier nichts, weil mein Thema ist ja die Geschichte. Also wer das gelesen hat, kann dem Hegel nicht mehr vorwerfen, er hätte in seiner Zeit das Ende der Geschichte und den Höhepunkt der Entwicklung gesehen. Aber er hat sich einfach hingestellt an das Ende dessen, wo wir sind, und hat dann eine Geschichte gemacht, um zu erklären, wie er da hinkommt, aber sich offen gelassen, wie es in der Zukunft erfolgt. Es soll da in Mitschriften von Vorlesungen interessante Feinheiten geben, die in den veröffentlichten offiziellen Bänden nicht drin sind, weil man die auch damals nicht publizieren konnte. Er hat als Motto die Eule der Minerva, die, also als der Gedanke der Welt erscheint, die Philosophie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozess vollendet hat und sich fertig gemacht hat. Also auch Weltgeschichte kann er nur schreiben, weil der Geist sich schon so weit verwirklicht hat in seiner Zeit, dass er ihn denken kann und alles, was sich bis dahin in der Weltgeschichte entwickelt hat, als Weg dahin erkennen kann. Er hat nichts dazu gesagt, ob künftige Generationen da nochmal höhere Formen entwickeln werden. Ich weiß nicht, was er gedacht hat dazu, keine Ahnung. Bei ihm ist also Weltgeschichte der Stufengang der Entwicklung des Prinzips, dessen Gehalt des Bewusstseins der Freiheit ist. Der bürgerlichen Freiheiten, die er kannte und die damals historisch neu und auch fortschrittlich waren. Wenn wir heute sagen, wir sind da weiter, dann ist das gut, dann können wir sagen, okay, dann eben das Bewusstseins der Freiheit, wie wir es heute verstehen. Das könnte dann immer noch gelten. Um sich mal klar zu machen, jetzt zum Vorwurf der Teleologie, alles ist schon vorherbestimmt. Natürlich, wenn ich das Buch jetzt lese, sehe ich eben, er kommt bei seiner Zeit, bei seiner Philosophie, bei seiner Gegenständlichkeit, bei dem, was geschehen ist, bis zu seiner Zeit an. Ist das nur teleologisch? Als Beispiel könnte man sich nehmen, wenn eine Ameise am Anfang eines Weges steht, wo ganz viele Möglichkeiten offen stehen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausgerechnet vielleicht hier landet oder hier? Kann keiner sagen. Hier ist die Entwicklung noch offen. Wenn ich als Ameise, also das ist jetzt das mit der Wahrscheinlichkeit, offen, wenn ich als Ameise aber jetzt gerade da oben stehe, dann kann ich sehr wohl den Weg zurückgucken und kann eben sehen, auf welchen von diesen Schlängellinien ich gewesen bin. Das ist die Eule der Minerva. Die Eule wusste ich jetzt nicht mit dem Fliegen, es war jetzt eben mit der Ameise und dem Baum schöner. Ich kann also so einen Ameisen- oder Eulenstandpunkt bei einer dialektischen Darstellung von historischen Abläufen verwenden. Ich stehe also am Ende der Entwicklung, ich bin ein Säugetier, noch dazu ein selbstreflektives und auch Naturwissenschaft betreibendes, und kann jetzt eben mal gucken, wie kann ich eine Evolutionsbiologie betreiben, wo ich verstehe, wie Dinge nacheinander entstanden sind. Wir kennen die Gegenwart, das Gegenwärtige, wir gehen davon aus, dass das Gegenwärtige sich historisch entwickelt hat, als Zuständen, wo es das Jetzige noch nicht gab. Wir können den Weg gedanklich zurückverfolgen und den Weg bis zum gegenwärtigen Zustand rekonstruieren. Und wir können auch nachvollziehen, welche Bedingungen jeweils gegeben sein müssen, um an irgendeiner Stelle zum Beispiel einen Abzweig zu nehmen oder auch überhaupt die Erhaltung zu begründen, warum sich das eine erhalten hat und das andere nicht. Kurz zu C. Nur noch eine ganz, ganz kurze Rundfrage, weil ich das ganz wichtig fand, was du da gesagt hast, dass das Prinzip, was sich verwirklicht, eben eigentlich die Freiheit ist. Ne? Das finde ich ganz zentral. Kannst du die Stellung ganz kurz nochmal zeigen? Weil das finde ich bei Hegel wirklich, muss man immer wieder betonen, dass eigentlich das, was sich sozusagen da verwirklicht, für ihn das Prinzip der Freiheit ist. Komme ich nicht zurück. Sind zwei, drei Folien zurück. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich hier zurückkomme. Ja, mach nichts. Lass mal, ist schon gut. Vielleicht am Ende nochmal. Ja, ja, das ist ganz spannend. Freiheit auch, Leute. Wer ist ein Philosoph und weiß die Freiheitsdefinition von? In dem Sinne, es gibt eine wunderschöne Definition, dass die Freiheit in der Einbindung, in der Zusammenhang mit anderen Menschen besteht. Die Freiheit besteht in der Freiheit der anderen. Also genau das, was wir in der kritischen Psychologie versuchen mit Selbstentfaltung. Das ist bei ihm die Bestimmung von Freiheit. Also er wendet sich extrem gegen diese isolationalistische, vereinzelte Sicht. Ich bin da und ich kann machen, was ich will. Das ist Willkür und entwickelt mich auch nicht weiter. Aber in Gemeinsamkeit mit anderen Menschen kann ich vernünftige Wege mit den anderen finden, so zu leben, dass selbstgewählte Zwecke erfüllt werden können. Immer und historisch gesehen immer besser. Das zeigt in der Weltgeschichte, was zu bestimmten Zeiten seiner Meinung nach gemacht wurde und auch seiner Meinung nach damals jeweils nur möglich war. Also er ist gegen individualistischen Freiheitsstandpunkt, deshalb hat er auch moralische oder bildungsgemäße Anforderungen. Der ist ziemlich hart, was Erziehung betrifft und solche Sachen. Oder auch bei der Einschätzung anderer Völker. Er sagt, um frei zu werden, muss man sich auch mal zwingen können. Da muss man diese willkürlichen Reaktionen, die einen sonst leiten, gelernt haben, abzustellen. Weil er sagt, das ist unfrei, wenn ich dem unterworfen bin, diesem willkürlichen, ich will jetzt das, will ich das und so. Sondern ich muss das gelernt haben im Bildungsprozess, der auch hart sein kann in der Erziehung von Kindern, seiner Meinung nach, zur wirklichen Freiheit zu kommen, in der ich selbstbestimmt, bewusst, vernünftige Ziele setzen kann, die ich dann frei vollziehen kann. Ist aber wirklich eine komplizierte Debatte, wäre auch eine von den Fragen. Freiheitsbegriff von Hegel und Menschenbild der kritischen Psychologie oder Menschenbild oder so. Weißt du, das, wo er mit Marx Stirner auch nicht einig war. Marx hat ja dann die Kritik an Marx Stirner an dem aufgehört. Aber da kommen wir nicht. Ist auch eine Kritik an Kant und alles sowas. Für die Zukunft nur eine Folie. Wir können diesen neuen Standpunkt virtuell eingehen, indem wir mit ein paar Verästelungen hier angewandt sind. Wir sind ja vernünftig, wir können aus Bedingungen auch mögliche Zukunftswege antizipieren. Es gibt natürlich ein paar, die wir gar nicht wollen. Es gibt auch welche, wo wir denken, das könnte uns ganz gut gefallen. Und wenn wir dahin wollen, die zum Beispiel verhindern wollen, dann können wir durchaus, meiner Meinung nach, uns virtuell schon mal auf diesen Standpunkt stellen. Dazu haben wir eine gnostische, deshalb, dazu nützt uns diese gnostische Distanz gegenüber der Welt auch. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir dann gucken können, so wie wir das andere zurückverfolgen konnten, die zum Beispiel auf die Bedingungen und Voraussetzungen geguckt haben, dass etwas Neues entstehen konnte. Das können wir ja hier auch mal machen. Bis hierher sind wir gekommen. Die Bedingungen und Möglichkeiten untersuchen wir jetzt von diesem virtuellen Eulenstandpunkt aus. Und sagen, das ist die Zukunft. Da gibt es sicher auch hier irgendwelche Äste, wo es hier keine Verbindungslinie gibt, weil die Voraussetzungen dafür überhaupt gar nicht da sind. Die können vielleicht erst hier geschaffen werden. Oder sie waren damals da und sind verschüttet worden. Aber ich kann mich jetzt mit diesem virtuellen Eulenstandpunkt gucken und gucken, welche Bedingungen würden hier notwendig sein, um das zu ermöglichen. Und dann sind wir als Menschen diese Wesen, die unsere eigenen Bedingungen schaffen, die nicht nur den Bedingungen unterworfen sind. Und deshalb können wir in gemeinsamer Anstrengung die Bedingungen so verändern, wie wir es in diesem virtuellen Zustand antizipiert haben. Das ist grundsätzlich jetzt mal gewesen, so ein Schnelldurchgang, warum die sogenannte Keimformtheorie, die eigentlich die Dialektik, die nur für Geschichte gilt, auch für die Zukunft zum Teil mitdenken kann. Thema C. Da gibt es in dem Heft Keimform, was unten liegt, von mir einen Artikel dazu, wo ich das begründe. Okay, ich gehe mal schnell durch. Jetzt kommen wir zu Klaus Holzkamp und das mache ich jetzt bitte noch in den 4 Minuten und dann haben wir leider kaum noch Zeit für Nachfragen und Diskussionen. Aber das möchte ich noch gesagt haben. Das brauche ich sicher mal wiederholen, er hat die logisch-historische Lesart des Kapitals ziemlich erbittert verteidigt. Er hat dann 83 eine Grundlage mit Kollegen der Philosophie geschrieben und die basiert auf einer sogenannten funktionalhistorischen Methode. Es waren zwar einige, die das nicht kennen. grob gesagt ist es so, dass bei der Frage, was ist das Psychische, zum Beispiel beim Menschen, er danach guckt, er denkt, bei Menschen ist das besonders komplex und kompliziert und auch durch die Komplexität ganz viele Momente, die miteinander wechselwirken. Das steht also quasi am Ende dessen, was ich auch begreifen will und kann. Aber Momente wie Emotionalität und Kognition hat es ja bei Tieren auch schon gegeben. Und vielleicht auch vorher auch, also dann kann man gucken, bei welchen Tieren hat es das schon gegeben. Und er meint, dass man, wenn man der historischen Auseinanderfolge in der logischen Darstellung folgt, dass man da ganz am Anfang die Formen von Psyche finden kann, wo noch die einfachste Darstellung und Begreifen davon möglich ist. Bei welchen Viechern ist das? Sind das Einzeller schon oder Mehrzeller? Okay. Also irgendwelche Organismen haben nicht nur biochemische Wechselwirkungen, sondern haben, also wo jede biochemische Umwandlung im Organismus direkte Funktionen für den Nährstoffumsatz oder die Vermehrung erfolgt, sondern es beginnen dann plötzlich biochemische Sachen zu passieren, die keine Funktion für diese biochemischen Prozesse mit sich trägt, sondern wo Signale übertragen werden und zum Beispiel Orientierungsfunktionen und sowas möglich wären. Und diese signalvermittelte Tätigkeit, die ist irgendwann historisch erst einmal entstanden, bevor das ganze Komplexe hinterher irgendwann mal noch dazu kam. Und deshalb kann man ganz gut sagen, als das Abstrakte auch abstrakt nur verwirklicht war und das Konkrete noch gar nicht so angereichert war historisch, kann ich an der Stelle sagen, das allgemeinste Wesen von Psychischem ist signalvermittelte Lebenstätigkeit. Und wenn ich dann gucken will auf Emotionen oder so, dann kann ich eben auch das nachverfolgen. Wie hat sich das konkret historisch angereichert? Das ist eine funktional-historische Methode. Wir werden erkennen, dass die natürlich knallhart auf diese logisch-historische Lesart des Kapitals passt. Jetzt habe ich euch aber diese logisch-historische Lesart des Kapitals vermiest, hoffentlich. Ja, was nun? Holzkampf AD. Ich kann mich erinnern, bei der Ferienuni 2010 hat der Martin Fries etwas erzählt, was ich damals so interpretiert habe, dass er das behauptet. Ich weiß es nicht, ob er es so gemeint hat. Er ist leider parallel bei einem anderen Vortrag, und hätte er sich das jetzt mal anhören können, wir hätten darüber reden können. Aber diese Verunsicherung ist immer da, heutzutage, bei dem Plenum zum Marxismus. Wir haben vorhin ganz am Anfang gehabt, die kategoriale Begründung ist verankert in anderen Ansichten. Und diese anderen Ansichten sind seit 1990 massiv in Frage gestellt. Ja, gilt denn das dann noch, was Holzkamp gemacht hat? Da muss man sich wirklich damit beschäftigen. Meine Schlussfolgerung ist, er hat die funktionalhistorische Methode, die auf Leontief beruht, so gemacht, dass er eigentlich dem Bild von der Eule mit der Minerva entspricht, wie ich es vorhin dargestellt habe. Dass das also so eine Darstellung ist, wenn wir die Gegenwart kennen, das hat sich historisch entwickelt, die jetzige Psyche, die jetzige Zusammenhänge von Emotionalen und so weiter, dann können wir auch den Weg zurück, gedanklich zurückverfolgen und unter welchen Bedingungen was, warum, wie entstanden ist und dabei gleichzeitig den Inhalt des Begriffes in angemessener Weise anreichern. Das Neue entstand jeweils aus einer Entwicklungsnotwendigkeit des Früheren heraus. Im Moment des Umschlages selbst ist es sehr wahrscheinlich, dass die diskutierten Voraussetzungen auch empirisch vorgelegen haben, aber sie müssen nicht im Einzelfall nachgewiesen werden, weil dass die Methode nicht erfordert. Es spricht nichts dagegen, dass die genannten Umstände vorgelegen haben. Es wird also abstrahiert von historischen Gegebenheitszuständen, so nennt es Holzkamp auch in diesem alten Artikel. Diese Schrittfolge, wenn wir davon ausgehen, was Holzkampf dann macht, ist auch Evolutionsbiologen wohl zu sehen, dass es immer mal so etwas wie Qualitätssprünge gibt. Wenn man sich darauf konzentriert, dann gibt es innerhalb dieser Qualitätssprünge bestimmte typische Muster, die in dem, was Stefan Meretz methodischer Fünfschritt genannt hat, immer wieder kommt. An einer Stelle ist ein blöder Zungenschlag bei Holzkamp drin, er nennt das eine Konkretisierung des dialektischen Prinzips des Umschlags von Quantität und Qualität. Wenn er es jetzt so plump gemacht hätte, zu sagen, ja aus dem ML sind doch die drei Prinzipien, das ist ein Prinzip, das gilt immer in der Welt und jetzt wende ich das auf die kritische Psychologie an, dann wäre die Methode unangemessen. Dann würde ich sagen, Leute, hinterfragt. Und ich habe wirklich in Vorbereitung des Vortrages mir die PDF zu dem Buch von Holzkamp nochmal angeguckt. Das ist der einzige Satz, den ich gefunden habe, der an der Stelle kritisch ist. Bei der Begründung dieser funktionalen historischen Methode geht er anders vor. Er macht es wirklich aus dem Inhalt des Stoffs heraus dessen, was er diskutiert, die Entwicklung der Psyche, mit diesen Voraussetzungen. Es ist historisch entstanden und ich gehe so vor, dass ich das rekonstruiere. das lasse ich jetzt weg. Und wie gesagt, das ist angemessen, wenn dieses Ende gegeben ist, und das ist es, weil wir über die menschliche Psyche sprechen, beziehungsweise, kleine Verfeinerung noch, die funktional-historische Methode endet ja im Tier-Mensch-Übergangsfeld. Also, es hat ja auch Gründe, dass er danach einen anderen nimmt. Aber in dem Moment, wo sich die evolutionsbiologisch Tiere immer weiterentwickeln, bis hin zu einer menschlichen Gesellschaftlichkeit, also bis zu der Art Psyche, die da vorhanden war, ist quasi das Ende gegeben. Wir wissen ja, dass Menschen mit diesen Wesensfähigkeiten und psychischen Eigenschaften oder psychischen Potenzialen entstanden sind. Und es ist auch nur dann möglich, wenn sich etwas Durchgehendes auf sich selbst bezieht, wo ich gesagt habe, das, was sich entwickelt, ist ja schon immer da. Bei Hegel ist das der Weltgeist. Klaus Holzkamp war sich dieser Begrenzung durchaus funktioniert, bewusst. Er hat also einerseits die Grenze gesehen am Qualitätsumschlag zu Menschen, weil bei Menschen dann später die gesellschaftliche Entwicklung die Dominanz übernimmt, hat er dann das nicht mehr funktionalhistorisch weitergemacht. Und weil nur in der Philologie ist ein substanzieller Träger der Entwicklung vorhanden, nämlich die genomische Information. Das hat er, glaube ich, nie weiter groß ausgeführt. Aber an der Stelle habe ich es mal deutlicher gelesen und habe dadurch festgestellt, nee, der Holzkamp hat nicht nur eine Methode irgendwie angewendet, er hat, war sich der Gegenstandsangemessenheit und der Grenzen dessen, was er gemacht hat für die Entwicklung der Kategorien des Psychischen, durchaus bewusst. Und alles, was ich jetzt nochmal so nachgelesen habe in der Grundlegung, ist meiner Meinung nach aus seinem Gegenstand gerechtfertigt. Genauso wie es gerechtfertigt sein kann, die Geschichte der Philosophie so zu machen, wie Hegel in großen Ansätzen. Wenn jemand sich jetzt mit Geschichte der Philosophie beschäftigt und das wirklich sieht, okay, das ist so, das weiß ich jetzt nicht. Aber soweit ich das jetzt weiß, ich habe mich mal auch lange mit Evolutionsbiologie beschäftigt, da nicht mit dem Moment des Psychischen speziell, aber das hat schon gut gepasst, was ich bei Holzkamp gefunden habe. Deshalb ende ich jetzt mit der letzten Folie, mit der Zusammenfassung, die ich dann schon mal angekündigt habe. Der Holzkamp irrt also, wenn er annimmt, seine Methode, er nennt das ja auch oft, und das ist ein bisschen was anderes, logisch-historische Methode, entspreche dem Vorgehen von Marx und Kapital, allerdings für die von ihm angegebenen Voraussetzungen, dass er sich also auch auf der Position der Eule de Minerva sieht und methodisch diese Rückrekonstruktion macht, funktioniert es in der Grundlegung der Psychologie. Sie ist insofern gerechtfertigt, wenn sie nicht als bloße Anwendung einer allgemeinen inhaltsunabhängigen Dialektik als Schema verstanden wird. Das ist jetzt quasi meine Konsequenz. Die Frage wäre, hilft euch das, was ich alles erzählt habe, dazu, die zwei Sätze zu verstehen? Also ich stehe jederzeit irgendwo, wenn ich rumstehe, kann man mich jederzeit ansprechen, wir können jederzeit uns in Gruppen nochmal zusammen stellen. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt doch so elende lange gebraucht habe. Ich wollte die Folien noch kürzen. Irgendjemand kann mir ja mal sagen, welche ich hätte rausschmeißen sollen noch. Es war vorwiegend Punkt A, aber ich denke mal, als wissenschaftstheoretischen Zugang habe ich es erläutert, weil genau das mein Zugang ist, als Erschließungsmethode und Darstellungsmethode. Formalisierung sehe ich sehr problematisch an. Ja, und wirklich, ich danke euch, dass ihr mir das Signal mit dem B gegeben habt. Alle, die das gesagt haben und wirklich Interesse haben, daran weiterzuarbeiten, würde ich bitten, sich auf jeden Fall bei mir zu melden. Das wäre es von mir.